Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der Gruppe Grow hier zu unserer Abschlussveranstaltung, unserer Veranstaltungsreihe unter dem Titel Bullenwagen klauen und Adorno rezitieren. Ich werde erst ganz kurz ein paar technische Dinge sagen, dazu, wie das hier heute ablaufen wird bei der Veranstaltung. Dann kommt so ein 10-minütiges Input von uns als Grow, was so ein bisschen einordnen soll, welche Fragestellungen wir den Referenten auf den Weg mitgegeben haben. Und dann werden die Referenten jeweils 15 Minuten einen Input halten. Und später geht es dann auch in die Diskussion mit euch, mit dem Publikum. Erstmal, wir freuen uns natürlich sehr, dass so viele Menschen hier sind. Insbesondere freuen wir uns auch sehr über alle, die schon bei den Workshops da waren, über die vielen Leute, die fröhlich mitdiskutiert haben. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Zu den technischen Sachen. Wir wurden gebeten von verschiedenen Leuten, diesen Raum rauchfrei zu halten heute. Dementsprechend würden wir uns wünschen, dass ihr diese Bitte respektiert. Das wäre super. Ansonsten wird diese Veranstaltung wie alle Veranstaltungen dieser Reihe aufgezeichnet und auch ausgestrahlt. Und man kann sie sich dann später im Internet anhören. Dementsprechend gilt für alle, die sich später melden, dass wenn ihr nicht zu hören sein wollt auf dieser Aufzeichnung, ihr bitte uns das sagt, dann schneiden wir euch raus. Das dürfte ja inzwischen hinlänglich bekannt sein von verschiedenen anderen Veranstaltungen. Also, man kann das gut hören alles, oder? Sonst sagt ihr Bescheid. Nicht, dass es hier, ich muss ein bisschen üben, gleichzeitig auf den Zettel zu gucken und zu reden. Also, worum geht es heute? Manchmal ist es so, dass man, auch wenn man so eine strategische Meistergruppe ist, wie wir bei Grow, von der historischen Realität überholt wird. Was bedeutet das? Als wir uns vor ein paar Monaten zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, was könnten denn spannende Themen sein, die wir hier diskutieren könnten in unserer Veranstaltungsreihe und bei der Podiumsdiskussion. Da war die Situation noch so, dass die Krise und Krisenproteste in aller Munde waren. Und insbesondere war es so, dass sich die Diskussion über die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme bei Blockupy so ein bisschen zu der entscheidenden Trennungslinie innerhalb des Teils der radikalen Linken, dem wir uns verbunden fühlen, entwickelt hatte. Wenn man sich anguckt, worüber heute so diskutiert wird, also nur wenige Wochen später, wenige Monate später, dann ist es so, dass ganz andere Themen auf der Agenda stehen. Auf der Agenda steht zurzeit der Kampf um Rojava, also die Frage, wie man es mit der kurdischen Bewegung hält. Auf der Agenda steht der für viele ungeahnte Mobilisierungserfolg von so einem Bündnis aus Nazi-Kadern und Kneipenschlägern mit dem extrem bescheuerten Namen Hooligans gegen Salafisten. Und all diese Geschichten werden gerade inflationär diskutiert. Über Krise und Krisenproteste redet eigentlich seit Wochen schon keiner mehr. Man könnte konstatieren, dass die radikale Linke in Deutschland mal wieder aufmerksamkeitsspannendefizitär ist. Es ist aber natürlich so, dass das kein Grund für uns war, dieses Podium abzusagen. Denn die ökonomische Realität im Kapitalismus richtet sich nicht besonders nach den Lieblingsthemen der radikalen Linken. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass die Krise, anders als teilweise ja auch in den Wirtschaftszeilen der Zeitung konstatiert wird, nicht vorbei ist, dass wir uns immer noch in der Krise befinden und dass auch die Ausgangsposition, von der aus es sich eine radikale Linke Gedanken machen kann und Gedanken machen sollte über Interventionsmöglichkeiten, dass sich die nicht wesentlich verändert hat. Dementsprechend also kein Grund, diese Podiumsdiskussion abzusagen. Was sind die Fragen, die wir den Referenten für heute gestellt haben? Wir wollten nicht so sehr den ökonomischen Verlauf oder auch eine Prognose, wie die Krise weiterverlaufen wird, in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, nicht weil das uninteressant wäre, sondern weil das schon zahlreich Gegenstand von verschiedenen Veranstaltungen auch hier war, sondern wir haben uns gefragt, einerseits, wie sieht es aus mit sowas wie einer ideologischen Verarbeitung der Krise? Also gibt es sowas wie ein Krisenbewusstsein, was man beobachten könnte? Und die zweite Frage, unmittelbar daran anknüpfend, was heißt das jetzt für Praxismöglichkeiten, für Interventionsmöglichkeiten für eine radikale Linke? Ich denke, einige Dinge sind hier auf dem Podium unbestritten. Eins dieser Dinge dürfte sein, dass man so eine Trennung aufmachen kann zwischen kleineren und größeren Krisen und dass das, wo wir uns gerade befinden, definitiv eine größere Krise des Kapitalismus sein dürfte. Ebenso vermute ich, wenn nicht, kann das später gerne widersprochen werden, dürfte einigermaßen unbestritten sein, dass es keine ökonomische Zwangsläufigkeit gibt, mit der ideologisch auf bestimmte ökonomische Verlaufsformen reagiert wird. Das heißt, nur weil Krise ist, streben die Menschen nicht automatisch zum Faschismus und nur weil es denjenigen, die man früher oder vielleicht auch heute noch Proletariat genannt hätte, weil es denen noch schlechter geht als vorher, bricht nicht automatisch die Revolution aus oder progressive Proteste aller Orten. Und doch denken wir, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt für die heutige Veranstaltung, dass sich bestimmte Entwicklungen beobachten lassen, die zumindest durch eine zunehmende Prekarisierung und Krisenhaftigkeit verstärkt werden. Auf der einen Seite kann man da zumindest Verhalten positiv einstufen, dass es soziale Proteste und Bewegungen gibt. Wir denken da insbesondere an die besonders hart von der Krise getroffenen südeuropäischen Staaten und wir denken da ganz besonders an sowas wie Generalstreiks, kollektiven Widerstand gegen Zwangsräumung, Fabrikbesetzungen und verschiedene andere Formen von Selbstorganisation und Selbstverwaltung. Das lässt sich auf der einen Seite beobachten. Auf der anderen Seite lässt sich auch gerade in diesen Ländern, aber auch darüber hinaus, einer starken von faschistischen Bewegungen, von faschistischen Parteien beobachten. Und wenn man auf Deutschland guckt, dann ist es wohl so, dass sich derzeit überall so Bündnisse organisieren, deren größtes Anliegen es ist, den lokalen Aldi vor syrischen Flüchtlingen zu beschützen. Also so widerliche rassistische Bürgerbündnisse, die vor allen Dingen gegen Asylbewerber Unterkünfte mobil machen. Diese merkwürdigen Leute haben mit der Alternative für Deutschland auch tatsächlich sowas gefunden wie einen parlamentarischen Flügel. Und wir denken an die Wahlen in Brandenburg und Thüringen, wo mit 10% das sicherlich nicht ganz unerfolgreich war. Daher, vor diesem Hintergrund, lautet unsere erste Frage an die Referenten: Gibt es so etwas wie ein besonderes Krisenbewusstsein, eine Verschiebung von Kräfteverhältnissen in der Krise? Und worin äußert sich dieses und wie kann es charakterisiert werden? Die zweite Frage, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, schließt unmittelbar daran an und lautet: Welche politische Strategie ist dieser Analyse, ist dieser Situation angemessen? Geht es, wie die Gruppe Top Berlin in der Phase 2 schreibt, und Achtung, jetzt kommt vielleicht ein für einige unerwartetes Zitat, geht es nicht nur darum, die schlechte Alternative einer Konterrevolution mitzudenken, sondern ihre größere Wahrscheinlichkeit einzubeziehen? Und was hieße das, wenn man die größere Wahrscheinlichkeit einer faschistischen Konterrevolution mit einbezieht in seine Krisenanalyse? Hieße das zurück zum antifaschistischen Abwehrkampf? Also die Aufgabe, das Schlechte, die bürgerliche Gesellschaft gegen das Schlimmste, also die faschistische Konterrevolution zu verteidigen? Oder hieße das nicht, gerade weil man weiß, dass der Faschismus immer der ideologische Fluchtpunkt der kapitalistischen Gesellschaft ist, gerade jetzt umso vehementer die Systemfrage zu stellen? Wenn man sich wieder erstmal auf der Oberfläche anguckt, was so in Deutschland passiert von den Akteuren und aus der radikalen Linken, dann kann man sagen, dass die relevantesten Akteure, nämlich die namentlich die interventionistische Linke und das kommunistische Bündnis ums Ganze, sich vor allen Dingen in Symbolpolitik bislang begangen haben. Also versucht haben, wie sie sagen, den Protest ins Herzen der Bestie zu tragen, das heißt nach Deutschland und im Rahmen von Blockupy in Frankfurt am Main Demonstrationen abzuhalten. Damit sollten auch sozusagen zaghafte kleine Zeichen der Solidarität an die Kämpfenden in Südeuropa gesendet werden. Über das Ergebnis davon, also über die Blockupy-Proteste in Frankfurt, haben zwei derjenigen, die hier auf dem Podium sitzen, schon einmal diskutiert in Leipzig, nämlich Rüdiger Matz und Justin Mundy. Und wir wollen natürlich jetzt nicht hier die Podiumsdiskussion aus Leipzig nachspielen. Also wir wollen schon gerne auch über Blockupy reden, aber den Bogen ein bisschen größer ziehen und etwas allgemeiner nach Interventionsmöglichkeiten fragen, die auch gerne darüber hinausgehen dürfen, was Blockupy gewesen ist. Abschließend noch ein paar Sätze zu etwas, was wir geschrieben haben in unseren Ankündigungstexten zu dieser und zu ganz vielen anderen unserer Veranstaltungen in der Reihe. Wir haben sehr oft, wenn ihr die Texte gelesen habt, ist euch das aufgefallen, so zwei etwas überspitzte Charaktere gegeneinander antreten lassen. Also da war einmal die praktische Praktikerin. Was war die praktische Praktikerin? Das war eine Person, die überall Brüche, Risse und andere stabilitätsgefährdende Mängel der Bausubstanz der kapitalistischen Ordnung sieht. Die praktische Praktikerin fühlt sich immer dann wohl, wenn ordentlich gekämpft werden kann, wenn irgendwo blockiert, gekämmt, demonstriert und so weiter werden kann. Und nach 10 Jahren hat die praktische Praktikerin einen Burnout und der Kapitalismus steht so fest auf seinem Sockel wie eh und je. Auf der anderen Seite, sozusagen als Gegenspieler, haben wir den kritischen Kritiker auftreten lassen. Der kritische Kritiker hat Adorno und Marx auswendig gelernt und betreibt Politik vor allen Dingen zur Beruhigung des eigenen Gewissens. Das heißt, der kritische Kritiker fühlt sich sehr unwohl, sobald mehr als 10 Menschen verstehen können, worüber er redet. Und vor allen Dingen findet er es ganz schlimm, wenn bei Demonstrationen Menschen mitlaufen, die nicht genau das denken, was er bereits weiß. Und deswegen werden diese Veranstaltungen nach vollen Kräften denunziert und mit voller Leidenschaft denunziert. Diese Denunziation sieht dann so aus, dass man sich Aufrufe und Flugblätter, die bei diesen Veranstaltungen verteilt werden, raussucht, die untersucht auf mangelhafte MEW-Fundstellen, Rechtschreibfehler und zweifelhafte Bündnispartner und dann einen 40-seitigen Text dazu im Gestus der allwissenden Überlegenheit schreibt, den man dann auf seinen Tumblr-Blog stellen kann. Dazu möchten wir jetzt eingestehen, dass diese beiden Charaktere natürlich überspitzt sind und dass es im Grunde eine billige Methode der politischen Auseinandersetzung ist. Warum ist das eine billige Methode? Weil wir natürlich die beiden Positionen da kritisiert haben, indem wir ihnen etwas unterstellt haben, was sie gar nicht sagen. Indem wir nämlich beiden Seiten unterstellt haben, es ginge ihnen im Grunde nur um Identität, es ginge ihnen im Grunde nur darum, dass sie sich wohlfühlen wollen und Politik machen für sich selbst, damit sie ihre Identität bekräftigen können. In der Realität, so hoffen wir zumindest, ist es ja wohl doch eher so, dass die Menschen meistens gute Gründe haben für den Ansatz, die sie vertreten und die auch argumentativ darlegen können. In diesem Sinne hoffen wir im Rahmen der heutigen Veranstaltung so ein bisschen diesen Bereich des bloßen Pappkameraden-Bashings verlassen zu können und ernsthaft auf die jeweils andere Position eingehen zu können. Dafür haben wir uns drei Referenten eingeladen, von denen wir glauben, dass sie aus ihrer jeweils etwas unterschiedlichen Perspektive sehr wertvolle Impulse beitragen können und hoffen in diesem Sinne auf eine spannende Veranstaltung. Ich stelle kurz vor, von mir aus links nach rechts, kurz den Zettel. Also wir haben hier ganz links von mir aus Rüdiger Matz. Rüdiger Matz ist Teil der Gruppe The Future is Unwritten, die wiederum Teil des bundesweiten ums ganze Bündnis ist. Außerdem ist er Autor zahlreicher Texte in unterschiedlichen linken Zeitungen. Rechts neben mir sitzt Peter Birke, der Historiker und ebenfalls Autor diverser Bücher ist, unter anderem von diesem Buch hier Krisen, Proteste mit bewusstem Leerzeichen, wie man lesen kann, wenn man reinguckt. Und das kann man bestimmt auch irgendwo kaufen, hier nicht, aber passt ja sozusagen wie die Faust aufs Auge zu unserer Veranstaltung. Und ganz rechts sitzt Justin Monday von mir aus, der ist Teil der Exit-Kreise und schreibt als Autor auch für verschiedene Zeitschriften, insbesondere für Konkret und Phase 2. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und eine spannende Diskussion. Ach so, Peter Birke sollte anfangen, bitte. Ja, vielleicht kannst du mal die Uhr da, damit ich. Wir wurden aufgefordert, zwei Fragen zu beantworten und haben dafür jeweils 15 Minuten Zeit. Und ich versuche auf jeden Fall, mich auch an die 15 Minuten mal zu halten, obwohl natürlich diese Frage, wie hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein in der Krise verändert, und die andere Frage, wie kann man sich sinnvoll in Krisenproteste einbeziehen lassen, auch Referate von 2 Stunden irgendwie hervorbringen könnte. Dazu kommt, dass ich die Frage, glaube ich, auch gar nicht beantworten kann, vor allen Dingen die erste. Das gesellschaftliche Bewusstsein in der Krise. Das Einzige, was ich machen kann, ist vielleicht ein bisschen unhöflich sein und erstens irgendwie sagen, warum ich finde, dass die Frage problematisch ist und zweitens, warum ich finde, dass sie eigentlich differenziert werden muss. Ich hoffe, es wird mir verziehen oder löst vielleicht dann eher eine Diskussion aus als Unmut. Ja, das gesellschaftliche Bewusstsein in der Krise, ich glaube halt, es gibt nicht ein gesellschaftliches Bewusstsein, sondern gerade in der Krise erscheint das gesellschaftliche Bewusstsein eher fragmentiert und lokal. Also das sozusagen als eine Andeutung, die vielleicht mal vorweggeschickt werden könnte. Die zweite wichtige Sache, die jetzt auch mit dem Buch, das du eben freundlicherweise erwähnt hast, irgendwie zusammenhängt, ist, man muss, glaube ich, doch relativ scharf unterscheiden zwischen unterschiedlichen Krisenerfahrungen, die was mit Zentrums-Peripherie-Verhältnissen weltweit und auch in Europa zu tun haben. Also es gibt sozusagen die manifeste Krise, die Beispiel Griechenland so eine Art Schock hervorbringt, eine ganz schnelle Erosion von staatlicher Sozialpolitik und ein heftiger Angriff auf Lebensverhältnisse von vielen Menschen. Und es gibt die latente Krise, die es in der Bundesrepublik eher gibt seit 15, 20 Jahren, würde ich sagen, auch schon vor 2009, die im Grunde genommen mit so einer Erosion von sozialen Beziehungen, gesellschaftlichen Positionen, Einkommen und so weiter zu tun hat. Und diese beiden Formen von Krisen, die es natürlich nicht so klar getrennt zwischen Zentrum und Peripherie gibt, sondern es gibt auch eine Peripherie im Zentrum und so weiter. Die bringen einfach vor allem, und damit würde ich es erstmal belassen, unterschiedliche Zeitwahrnehmungen hervor, glaube ich. Während in der ersten Form sozusagen dieser schockartigen Situation sowas wie so ein Sog oder so ein Vakuum entstehen kann und auch Formen von absoluter Verzweiflung hervorgebracht werden können. Starke Artikulation von Ohnmacht, Stichwort auch zum Beispiel Generalstreik, das müsste man mal überlegen, was es eigentlich damit zu tun hat. Form der Selbstorganisation in diesem Zeitvakuum ist viel schwieriger zu sagen, wie eigentlich die Verknüpfung zwischen Krise und Krisenbewusstsein in dieser, was wir hier eher in der Bundesrepublik haben, latenten Krise funktioniert. Und wenn man jetzt so Krankheitsbilder irgendwie zeichnen will, würde ich sagen, für das Letztere wäre eher sowas wie Depression und also Frustration, Depression irgendwie so ein Moment, das da eine Rolle spielt. Und was aber auf jeden Fall, glaube ich, für unsere Diskussion hier wichtig ist, ist, dass es nicht klar ist, also oft nicht klar ist, wie sich eigentlich Krisenpolitik und Krisenproteste in so einer latenten Krise verknüpfen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir eigentlich noch mehr im Herzen liegt, ist, dass ich finde, die Frage nach dem gesellschaftlichen Bewusstsein in der Krise unterstellt so ein bisschen was, als würden wir sozusagen so eine dritte Position als Linke oder radikale Linke innerhalb der Krise einnehmen und hätten eigentlich gar nichts damit zu tun. Und das macht auch das, dass mir schwerfällt, die Frage so zu beantworten, weil ich mich persönlich gar nicht in dieser Position sehe und weil ich es eigentlich auch falsch finde, wenn die radikale Linke sich so positioniert. Damit verknüpfen sich so aus meiner Sicht drei Fragen. Erstens hat die radikale Linke, also die unwichtigste ist, gehört die radikale Linke zur Gesellschaft? Aber es wäre natürlich auch eine Frage, die man so stellen könnte. Oder ist sie außerhalb der Gesellschaft? Die zweite, etwas wichtigere, aus meiner Sicht zumindest, ist, hat die radikale Linke eigentlich sowas wie Alltagsleben? Und wie beziehen wir unsere eigene Radikalität auf unseren eigenen Alltag? So ein bisschen. Und die dritte Frage, was bedeutet das eigentlich für, sagen wir mal, soziale Kämpfe, Arbeitskämpfe und gesellschaftliche Auseinandersetzung, diese zwei Fragen, die ich vorher gestellt habe. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, nicht so aus so einer, sagen wir mal, erhabenen Position über diese Dinge zu reden, sondern auch immer zu versuchen, zu fragen, wie sind wir selbst verknüpft, als Individuen, aber auch als Kollektive. So, das war jetzt die Vorbemerkung. Dann habe ich, glaube ich, 7 Minuten geredet. Jetzt für die Hauptsache habe ich noch 7 Minuten Zeit. Wenn man jetzt nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen darf, wie kann man eigentlich Krisenproteste in der Bundesrepublik bewerten? Oder was sind überhaupt Krisenproteste in der Bundesrepublik? Ich glaube, deutlich ist es bei Kampagnen. Also Blockupy identifiziert sich selbst als Krisenprotest. Zum Beispiel, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen, bleibt aber sozusagen im Alltag und auch im Bewegungsalltag relativ unverbunden und vernetzt. Aber viel schwieriger ist es bei lokalen Protestenbewegungen. Was sind das Krisenproteste oder sind das keine Krisenproteste? Versuchsweise würde ich mal so ein bisschen unterscheiden, da auch wieder zwischen zwei Formen. Das eine sind explizite Krisenproteste, die sich gegen Austeritätspolitik wenden, und das andere wäre so eine Form, die würde ich ja mal nennen, irgendwie implizite Krisenproteste. Zu den expliziten Krisenprotesten, und da sieht man gleich, wie schwierig das eigentlich ist, zu sagen, was Krisenproteste eigentlich sind, gehört sowas wie hier in Hamburg zum Beispiel, vor ein paar Jahren gab es einen Protest mehrerer sozialer Gruppen gegen die Sparpolitik des Hamburger Senates, der sozusagen so eine Form von einer kurzen Demo angenommen hat, sich kurz mit der Recht auf Stadtbewegung, vor allen Dingen, weil es auch Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten waren, die da protestiert haben, verbunden hat. Und dann wieder verschwunden ist. Das wäre so ein expliziter Protest. Explizit würde ich auch sagen, ist die Demo, die letzte Woche stattfand, gegen die Personalbemessung in den Kitas in Hamburg, die jetzt sicherlich irgendwie nicht besonders stark verknüpft war mit radikal linker Politik, aber zu der immerhin 4.000 Leute gegangen sind. Und ich würde sagen, das ist sozusagen, da geht es auch um Austeritätspolitik, aber das Interessante ist, dass die Kitas eigentlich, was so Ausstattung, Ressourcen und so weiter betrifft, eigentlich ein wachsender Bereich sind, mit einer relativ guten Verhandlungsposition, was die Beschäftigten betrifft, der im Grunde genommen jetzt deswegen in so eine Protestsituation gerät. Nächstes Jahr werden wir mit gewiss einen Arbeitskampf in dem Bereich beobachten können. Also das könnte ich, das eine der wenigen Sachen, die ich wirklich mir trauen würde, zu prophezeien. Der sozusagen aber verknüpft ist mit Austeritätspolitik, aber weil die Bedingungen Also es gibt es ist ein aufwachsender Bereich, aber die Bedingungen sind immer noch schlecht, also eine komplizierte Situation. Also so ein, sagen wir mal, ein loser, expliziter Bezug. Implizit sind zum Beispiel Proteste wie die der Recht auf Stadtbewegung. Also Recht auf Stadt, sicherlich die stärkste und sagen wir mal am stärksten auch diffundierende soziale Bewegung in Hamburg in den letzten Jahren, hat sich nie eindeutig als Austeritätsprotest verortet, obwohl das mitten in der Phase der stärksten sozusagen Krisensituation entstanden ist und auch natürlich lose verknüpft war. Beispiel Gängeviertel. Also das Gängeviertel ist entstanden in einer Situation, in dem der Investor pleite war, der sozusagen das Gängeviertel, ich meine jetzt das Gängeviertel als Projekt, klar machen sollte für irgendwelchen gesellschaftlichen Schwachsinn und dazu eigentlich das Grundstück von der Stadt auch schon erworben hat. Und zweitens ist sozusagen die Verknüpfung mit der Krise auch, dass das auf der Grundlage des Höchstgebotsverfahrens geschah, also einer neoliberalen Politik, die eine maximale Verwertung von Flächen in der Stadt anstrebt. Jetzt kann man sagen, okay, wenn man das benennt als Ursachenzusammenhang, dann ist es ganz klar auch explizit mit der Krise verknüpft. Das würden wir bloß nicht machen. Wir würden immer sagen, das Gängeviertel war am Anfang eine Bewegung, da ging es um Freiraum, um Autonomie, um Kunst und so weiter, also ein Protest von Künstlerinnen und Künstlern gegen ihre Instrumentalisierung für dieses Logo, dieses Unternehmens Hamburg. Und das meine ich eigentlich so ein bisschen mit implizit. Also es gibt sozusagen Momente, die das mit der Krisensituation verknüpfen. Und Antwort ein bisschen auf deine Frage, es ist auch ein spezifischer Krisenprotest, würde ich sagen. Aber es werden gesellschaftliche Alternativen projiziert im Rahmen dieses Protestes, die in eine ganz andere Richtung weisen. Deswegen die Logik zwischen, zusammengefasst zum zweiten Punkt, die Logik zwischen des Zusammenhangs zwischen Krise und Protesten oder diese Leerstelle dazwischen hat ganz viel damit zu tun, dass soziale Bewegungen eigensinnig und autonom funktionieren und nicht einfach sozusagen linear verknüpft sind mit Krisenpolitiken. Und das gilt besonders für eine Situation, in der die Krisen nicht so manifest und sozusagen so sogartig irgendwie funktionieren, wie zum Beispiel in Griechenland. Also sagen wir, wenn man so will, im Zentrum oder wie du hast gesagt, im Herzen der Bestie, wäre das so eine typische Form, glaube ich. Dann zum letzten Punkt, also der ist ja auch ganz schön, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob du das jetzt so vorgetragen hast eben, aber eine Frage war, was kann man Sinnvolles tun? Also ich bin jetzt ja kein Pfarrer oder so, das müssen wir dann vielleicht doch sich eine andere Art von Beratung holen, wenn man das wissen möchte. Aber ich möchte trotzdem irgendwie gerne sagen, dass ich finde, also man kann viel zu viele sinnvolle Sachen tun. So geht es mir zum Beispiel. Ich könnte wahnsinnig viele sinnvolle Sachen tun. Ich habe aber ein 3,5-jähriges Kind und habe nicht so viel Zeit und außerdem schwierige Situation, pendle beruflich und so weiter. Deswegen kann ich doch nicht so viel Sinnvolles tun, wie man eigentlich Sinnvolles tun könnte. Aber um das ein bisschen strukturierter und nicht so polemisch zu beantworten, ich glaube, eine sinnvolle Ausgangsfrage ist immer, jetzt zumindest aus meiner Sicht oder für mich, wie kann man eigentlich die Protestlandschaft, die man so sieht, und zwar einschließlich dieser reaktionären, faschistischen Tendenzen, beziehen auf die Situation, die man erlebt im eigenen Alltag. Also Rassismus ist auch Alltagsrassismus zum Beispiel. Es gibt auch sozusagen Begegnungen damit im Alltag. Und für mich wäre eine radikale Linke wirklich radikal, wenn ihr gelingen würde, sozusagen solche Verknüpfungen herzustellen, jenseits, sagen wir mal, auch von den großen Kampagnen. Und wenn andersrum diese großen Kampagnen eigentlich dazu da wären, solche Verknüpfungen zu verstärken. Also das ist irgendwie ein bisschen banale, aber einfache Antwort auf diese Frage. Innerhalb von Recht auf Stadt haben jetzt sitzen auch ein paar Leute, die im Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg waren, war ich auch, den gibt es jetzt leider nicht mehr, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber was unser Einsatz aus Wilhelmsburg eigentlich war, 4, 5, 6 Jahre lang, war zu sagen, Recht auf Stadt, es ist wichtig, dass sich Recht auf Stadt auf alle über 100 Stadtteile in Hamburg beziehen lässt und nicht nur auf St. Pauli Süd, das Schanzenviertel Halb und Altona Nord. Und wir haben immer versucht, diese Zentrums-Peripherie-Verhältnisse, die es in der städtischen Politik gibt und das Nicht-Gesprochene, was es sozusagen auch in diesen Bewegungen gibt, innerhalb dieser Bewegungen, aber auch überhaupt in der Stadt zu sprechen. Zum Beispiel im Rahmen unserer Versuche mit Mieterinnen und Mietern im Corallusviertel, GACFA-Mieterinnen und Mietern im Corallusviertel in Wilhelmsburg zusammenzuarbeiten. Das wäre sozusagen ein zweiter Punkt, der mir wichtig wäre. Der dritte und letzte Punkt, der sich auf ganz aktuelle Bewegungsformen bezieht, ich glaube, und damit würde ich auch schließen. Also ein Punkt, der mir wichtig ist zu sagen, Also diese Alltagspolitik, für die ich so plädieren würde, die ist auch ganz problematisch, weil die schlimmste Situation, die man haben kann, nach meiner Erfahrung oder weiß nicht, wie euch das geht, müssen wir darüber diskutieren, oder die heftigste Situation ist, wenn man plötzlich irgendwie nicht nur Ärger mit dem Chef hat oder von dem Vermieter gekündigt wird oder, keine Ahnung, alle möglichen Formen von Übergriffen erlebt, sondern das auch so eine politisierte Form annimmt. Also das ist tierisch stressig, das ist sehr aufwendig, wenn man sozusagen so eine Situation, sprich es ist total stressig und aufwendig und kann ziemlich stark verbrennen auch, wenn man sozusagen Teil einer sozialen Bewegung ist, die den eigenen Alltag berührt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es ganz notwendige, wichtige Erfahrungen sind und ich glaube trotzdem, man sollte es einfach nicht glorifizieren. Also es wäre wichtig zu sagen, es ist irgendwie dieses, was bei Negri dann immer so der Militant ist und so, dieses Leben als praktisch grenzenlos Militanter, der total oder die total politisiert ist, das sollte man nicht glorifizieren, das sind immer nur biografische Punkte, in denen das passiert. Und der Rest ist aus meiner Sicht eben Solidarität. Also die zum Beispiel, ich glaube, dass wichtig ist zu sehen, die Form der Bezugnahme auf die Geflüchteten, die jetzt in die Bundesrepublik kommen, in welchen Formen auch immer, sei es in der Lampedusa-Solidarität, die in Hamburg auch sehr stark war zumindest, oder in den jetzt, wenn man Sprachkurse macht für Flüchtlinge, die jetzt stattfinden in Wilhelmsburg zum Beispiel. Das ist, finde ich, eine Form der Solidarität. Und Solidarität heißt aus meiner Sicht auch immer, also man gibt was von dem eigenen Alltag und man gibt eine Art von Unterstützung und man möchte gerne, dass die sozialen Kämpfe erfolgreich sind, die damit zusammenhängen, aber es ist nicht was, was die eigene Persönlichkeit wirklich angreift, sondern es ist ein externes Verhältnis. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptform, mit der wir zu tun haben. Deswegen ist dieses Jahr die Antwort auf das IL-Papier, auf das Neue, wäre aus meiner Sicht nicht einfach zu sagen, nee, also Alltagspolitik ist viel wichtiger als das, was ihr euch da vorstellt, sondern die Antwort wäre eher zu sagen, okay, wir müssen nach den Punkten suchen, in denen sich Solidarität und Alltagspolitik so verknüpfen lassen, dass sie was Gemeinsames, Kollektives geben. Und das wäre sozusagen eher das, was ich jetzt als Antwort sagen würde auf diese zweite Frage, nach dem, was sinnvoll ist. Genau. Das war es eigentlich erstmal. Habe ich es geschafft? Wunderbar, perfekt. Vorbildlich für alle anderen. Bitte, Justin. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich das genauso vorbildlich erfüllen kann, die Vorgabe. Wie hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein geändert? Ihr werdet gleich feststellen, ich habe die Frage ganz anders interpretiert als Peter. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Sinn der Sache. Vielleicht werdet ihr am Ende sehen, auf bestimmte gemeinsame Punkte kommen wir von ganz anderen Positionen aus und dann können wir sie, glaube ich, diskutieren. Ich hoffe, dass ich den Bogen dazu hinkriege. Das ganz anders interpretieren ist erstmal so, dass ich die Frage überhaupt nicht bezogen habe oder jetzt gleich beziehen werde, auf was denken sich unmittelbar die Bewegungen, was sie da so tun, wie viel sie mit der Krise zu tun haben, wie wenig und so weiter, sondern ich frage erstmal überhaupt, was denkt die Öffentlichkeit über die Situation von sich selbst? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und um die beantworten zu können, ist natürlich auch eine ganz andere Frage oder die gegenteilige Frage aufgerufen. Was ist das Bewusstsein im Normalfall? Und wie entsteht es? Wie ist es beschaffen? Das ist zugegeben eine recht breit angelegte Frage. Die können wir heute keinesfalls klären. Da ist tatsächlich, die Inhalte dieses Denkens sind tatsächlich sehr fragmentarisch, da stimme ich zu. Es gibt ein ziemlich breites Spektrum zwischen objektiven Momenten, also dem Fetischcharakter der Ware, bis hin zu psychologischen, die nur psychoanalytisch analysiert werden können. Und da gibt es auch noch einiges zwischen. Ich möchte einen Aspekt hervorheben, den ich für das Krisenbewusstsein für zentral halte. Und das ist jetzt tatsächlich erstmal eine relativ theoretische Herleitung. Aus der Analyse des Kapitals müssen wir dreierlei mitnehmen, um irgendwie die Überlegungen zu machen, die ich dann gleich anschließen möchte. Das ist nämlich, dass sich der Akkumulationsprozess des Kapitals zum einen hinter dem Rücken der Akteure vollzieht im Normalfall. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die ganz klassische Formulierung eben des Fetischcharakters, die im Kapitalismus geltenden sozialen Beziehungen, also Lohnarbeit, Kapital und alles andere auch, erscheinen in sachlicher Form. Die Bewegungen der Menschen und die Beziehungen, ihre Beziehungen zueinander erscheinen als Beziehungen von Dingen, also als Preise von Waren, Wertrelationen auf den Finanzmärkten, durch erkämpfbare Lohnhöhen und was da alles noch an Erscheinungsformen unmittelbar erstmal nur ökonomischen ist. Das zieht sich dann auch noch durchs Recht, den Staat. Aber das ist jetzt erstmal nicht alles nötig zu erwähnen. Und dann der dritte Punkt, der Gesamtzusammenhang ist objektiv widersprüchlich und konstituiert sich durch Negation. Konstituieren durch Negation bedeutet, es ist eine Abstraktion von dem, was unmittelbar das Lebensinteresse der Individuen in Bezug auf ihre Umgebung ist. Also es ist ein, man muss arbeiten, man muss irgendetwas tun, man bekommt dann Geld dazu, also das ist die berühmte abstrakte Herrschaft. Und ich glaube, wenn man diese drei Bestimmungen macht, kommt man ein bisschen weiter in so einer Frage, was ist das Bewusstsein überhaupt? Das ist nicht ein bei allen Leuten identisches Bewusstsein, auf sowas will ich gar nicht hinaus, sondern ich will auf eine Form von Beziehung zur Realität. Und wichtig ist dabei, dass im Normalfall dieser Prozess von allen unverstanden und ungewusst bleiben kann, um zu funktionieren. Ich benutze hier bewusst die Formulierung ungewusst und will damit betonen, dass es um etwas geht, das dem Bewusstsein nicht auf die gleiche Art entzogen ist wie das Unbewusste in der Psychoanalyse. Das Unbewusste entsteht durch Verdrängung, also etwas kann nur unbewusst sein, was vorher irgendwann mal eine Erfahrung war oder sowas. Genau das ist dieses, was sich hinter dem Rücken der Subjekte vollzieht am Kapitalismus. Das objektive Moment ist nicht unbewusst, sondern es ist tatsächlich ungewusst und es muss auch nicht verstanden werden, damit der Kapitalismus funktioniert, damit Kapital akkumuliert und so weiter. Das tatsächlich handlungsleitende Bewusstsein, das es selbstverständlich auch gibt, ist gezwungen, sich auf diese Formen zu beziehen, in denen dieser Prozess erscheint. Und für den kapitalistischen Alltag, also so langsam nähern wir uns an, in dem, worüber man dann reden muss, reicht das auch völlig. Der kapitalistische Sachzwang und alles, was er hervorbringt, wird in diesem Alltag einfach als selbstverständlich hingenommen. Und obwohl das kapitalistische Ganze ein in sich widersprüchlicher und irrationaler Prozess ist, der sich überhaupt nur negativ bestimmen lässt, lässt sich innerhalb dieser Form rational handeln. Mit wird hingenommen meine ich also explizit nicht, dass sich alle alles widerstandslos gefallen lassen, das ist klar. Es gibt innerhalb dieser Verhältnisse im Idealfall sogar Klassenkämpfe und die Widersprüche, die der Kapitalismus in sich enthält, werden ausgefochten. Also nicht nur in das, was Peter jetzt als Bewegungen betrachtet hat, sondern auch innerhalb der Bourgeoisie. Da gibt es auch jede Menge Widersprüche. Die sind institutionalisiert, da hat der Staat bestimmte Aufgaben, der Staat hat auch mal selbst Widersprüche. Also das ist ein großes, inkonsistentes Ganzes und keine Maschine oder irgendwie sowas. Hingenommen, also worauf ich das beziehe mit dem Hingenommen, das sind Dinge wie das Wissen darum, dass der Lohn gespart werden kann, dass es auf der Bank Zinsen gibt und all solche Dinge. Das sind die allgemeinen Voraussetzungen, unter denen das möglich sein kann, die eben müssen im Normalfall niemanden etwas angehen. Es sind auch Dinge, von denen niemand sagen kann, dass sie erkämpft wurden. Das ist einfach, historisch gab es solche Phasen nicht. Es war dann einfach so. Und das ist dieses, es ist einfach so. Man muss immer arbeiten. Geld ist ein neutrales Medium zum Austausch. Und diese ganzen Formen des Denkens, die prägen das bürgerliche Bewusstsein. Und zwar tatsächlich sehr einheitlich. Ich weiß nicht, ob wir uns am Ende darauf einigen können, dass es auf dieser Ebene so ist. Und das Krisenbewusstsein, denke ich, hat nun eine Besonderheit und die entsteht daraus, dass diese Voraussetzungen in der Krise nicht mehr gegeben sind, weil sich das Kapital eben nicht mehr hinter dem Rücken verwertet und akkumuliert, natürlich mit Charaktermasten, die das betreiben, sondern es unterliegt einem Entwertungsdruck und das heißt, die Formen, an denen sich das Bewusstsein bilden kann, die fallen weg. Und dieses Wegfallen ist etwas ganz Entscheidendes. Und als erstes, und ich glaube, da ist gar kein so großer Unterschied zwischen den beiden Formen von Krisen, die du aufgemacht hast, Als erstes erzeugt das erstmal Panik und Erstaunen. Also man denke einfach an die Bankenkrise. Da hatte niemand dran gedacht, dass das Geld auf einmal nichts wert sein könnte, das man da so schön gespart hat. Oder der Bausparvertrag oder was auch immer da so im kleinen Häuschen gedacht wird, in der Eigentumswohnung oder sowas, dass man ganz sichere Lebensbedingungen hat. Das ist ein ganz zentrales Moment dieses bürgerlichen Bewusstseins. Da geht nichts hinter, weil das kann ja auch gar nicht anders sein. Und auf einmal passiert was, dass es wohl doch ganz anders ist. Und dann fangen die Leute an, sich dann doch dafür zu interessieren, was hinter dem Rücken so vor sich geht. Also man kann sich diese Leute, glaube ich, ein bisschen so vorstellen, dass die immer so zucken, so und dann ist der Rücken schon wieder woanders. Also so eine Art von ganz seltsames, reflexhaftes Erkenntnisinteresse entsteht dann, glaube ich. Und weil das Ganze eben ein äußerst widersprüchliches Ding ist, entstehen dabei dann zwei Reaktionsformen, die man grob gegenüberstellen kann. Ich werde sie gleich nochmal im Zusammenhang gleich darstellen, aber erstmal gegenüberstellen. Und das eine Moment ist, dass es eine Verleugnung der ökonomischen Oberflächenphänomene gibt. Also das, was im Normalfall erscheint, der Zins, die Möglichkeit, mit Geld Geld zu machen, ohne große Probleme. Man geht einfach mit seinen Ersparnissen zur Bank und so weiter. Da muss auf einmal etwas mitbeachtet werden, was vorher komplett unbekannt war und gar nicht beachtet werden musste. Und das Zweite sind Politisierungsversuche der ökonomischen Verflechtungen, die dann entstehen. Also da müsst ihr jetzt ganz explizit an die Krisenpolitik denken. Die versuchen auf einmal Dinge zu regeln, von denen sie vorher immer steif und fest behauptet haben, das muss nicht geregelt werden, das macht der Markt. Wenn sie den Markt das aber machen lassen, stolpern sie sofort in einen Crash. Also das ist die Situation 2008 gewesen und ich glaube, die kann man nicht so übergehen, wie du das gerade gemacht hast, zu sagen, es gibt diese schleichende Krise seit 15 Jahren. Die schleicht zwar tatsächlich schon seit längerem, sogar noch, seit noch länger, mehr als 15 Jahren, aber dieses Crash-Moment oder der drohende Crash ist tatsächlich etwas, was einzeln zu betrachten ist. Ich versuche das jetzt ein bisschen genauer zu beschreiben, was ich mit dieser Verleugnung meine. Also erstmal Verleugnung ist ein Begriff aus der Psychoanalyse, der sagt, man hört auf, Äußeres wahrzunehmen. Also man nimmt Teile der Realität überhaupt nicht mehr wahr. Und dazu kommt es, weil es mit dem Versuch, die Voraussetzungen des Kapitalismus selbst zu organisieren, zu Trage tritt, dass unmittelbar widersprüchlich gehandelt werden müsste, um das zu schaffen. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die Griechenland-Rettung vor inzwischen 3 Jahren, glaube ich, 2,5 oder sowas, wobei die ist ja noch gar nicht zu Ende. Da ist zum Beispiel was sehr Seltsames gewesen. Der griechische Staat konnte Erpressungspotenzial daraus ziehen, dass die konkurrierenden Nationalökonomien innerhalb der EU ein Interesse am Überleben ihres Konkurrenten haben mussten. Das ist ja eine ganz seltsame Konstellation. Das schleppt sich immer noch fort. Ihr habt vielleicht mitbekommen, es wird aktuell über ein drittes Hilfspaket verhandelt, beziehungsweise Griechenland will nicht verhandeln, es will das Hilfspaket nicht haben. Und das ist auch wiederum eine sehr seltsame Sache. Ein Blick auf die deutsche Position hierzu zeigt nun, wie die Verleugnung der Oberflächenphänomene und die Politisierungsversuche, also diese beiden Pole, auch aneinander gekettet sind. Ich fange erstmal an, die deutsche Regierungslinie darzustellen. Also alles das, was die Bundesregierung über die EU-Institutionen versucht durchzusetzen, an eben was dann Austeritätspolitik heißt. Das ist meines Erachtens ein schlechtes Wort, aber das ist jetzt egal. Die Politisierung dessen, was normalerweise hinter dem Rücken durch Marktvermittlung und so weiter stattfindet, die bringt mit sich, dass bestimmt werden muss, für wen eine Staatspleite Griechenlands in diesem Fall welche Auswirkungen hätte. Das stellen sie dann sehr schnell fest. An erster Stelle stehen die Gläubiger, die einfach diese Kredite, die Griechenland nicht zurückzahlen können, bekommen müssten. Relevant sind hier insbesondere französische und deutsche Banken gewesen. An zweiter Stelle stehen dann die Länder mit Exportüberschuss, an erster Stelle hier wieder Deutschland, denn deren Waren wurden mit den Krediten gekauft, die jetzt nicht zurückgezahlt werden können. Das heißt, innerhalb des Konkurrenzverhältnisses gibt es Sieger und Verlierer, das ist ganz offensichtlich, aber die Sieger in der Konkurrenz müssen den Verlierern aufzwingen, letztlich doch nicht verloren zu haben, weil sonst ist nämlich der ganze Gewinn wertlos gewesen. Und das wollen sie dann doch nicht. Und dieses Verhältnis der Konkurrentinnen zueinander, wo im Normalfall ein rationales Verhältnis steht, also zwischen denen, da werden Machtkämpfe ausgefochten, da gibt es Interessen zu vertreten. Dieses Verhältnis wird in diesem Krisenmoment unmittelbar paradox. In einer solchen Situation ist rationale Interessenvertretung nicht möglich. Und an dieser rationalen Interessenvertretung ist aber das ganze Bewusstsein gebildet oder ein Großteil davon. Oder das, was in Politik aufscheint und so weiter. Und an dieser Stelle setzt dann die Verleugnung an, also der zweite Pol. Es entsteht dann ein Bild von der Realität, in der immer irgendein Pol der Beziehung zwischen diesen einander, voneinander abhängigen, also Sie merken, wir sind eigentlich von Griechenland abhängig, wir können gar nicht dafür sorgen, dass die völlig ruiniert sind. In dem Moment muss immer ein Pol außer Betracht bleiben. Sie müssen sich selbst ruinieren, um sich selbst zu retten. Also das ist immer hin und her gegangen in der bürgerlichen Öffentlichkeit und das ist auch ein ganz wichtiges Phänomen. Soweit erstmal zur, ich nenne die mal, technokratischen Regierungslinie. Verschärft wird dieses Phänomen und die Verleugnung dann bei einer Position wie der der AfD. Also wenn die dann noch darüber reden, dass die Griechen uns ja die Butter vom Brot gefressen haben und so weiter. Von den Befürworterinnen dieser Position wird nicht einmal mehr realisiert, dass überhaupt eine Abhängigkeit zwischen diesen ökonomischen Positionen besteht. Stattdessen fantasieren sie einen nationalen Staat, der vom Weltmarkt unabhängig prosperieren können soll. Das ist erstmal ihr großer Wunsch. Das symbolisieren sie dann in so Sachen wie die D-Mark, da war alles viel besser, das ist nämlich nur unsere Währung, da können die anderen nicht wegverjubeln, das können wir für uns sparen und so weiter. Inzwischen sind sie ja lustigerweise auf die Idee zu kommen, Gold zu verkaufen, also was so eine Fantasie von, das ist das wirklich stabile, wertvolle ist. Sie prägen auch direkt D-Mark-Münzen in Gold, die sie an ihre Anhängerinnen verkaufen. Also das ist ein ziemlich irres Bewusstsein, wo sie die Interesse, also die technokratisch-rationalen Interessensvertretung der Bundesregierung, als die sind von Brüssel gesteuert und so weiter, auch noch autoritär abwehren. Da kommt also ein zweites Moment an Verleugnung rein. Und gleichzeitig kippt es auch wieder völlig um, denn in ihren Fantasien, was die deutsche Sparpolitik in Griechenland machen sollen, denken Sie auch noch sich Formen aus, in denen unter denen Sie dem unterlegenen Staat, von dem Sie ja eigentlich völlig unabhängig sein wollen, weil Sie die Abhängigkeit verleugnen, den wollen Sie auch noch diktieren, wie Sie das deutsche Kapital erhalten, wie der das deutsche Kapital erhalten soll. Da wird's dann endgültig irre. Wenn Sie das dann ausführen, dann kommen Sie nur noch auf so Dinge wie, naja, wenn die dann endlich mal eine eigene Währung wieder haben und die dann auch kräftig abgewertet wird, dann ist im Urlaub der Kaffee in Griechenland wieder billig. Also sowas wird in Talkshows geredet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas guckt. Ich schlage immer die Hände über den Kopf, aber irgendwie eine komische Faszination habe ich da doch. Diese Fantasien lassen sich dann nur noch in rassistischen Mythen darstellen. Und das passiert ja auch. Also in diesem Fall sind das dann die faulen Griechen. Und ich denke, das ist schon eine Beschreibung, die ich jetzt gerade gemacht habe, die etwas Krisenspezifisches ausdrückt und was in den verschiedenen Sphären der Gesellschaft gemeinsam an Regression, also das ist eine gemeinsame Regression, die sich auf jeder Ebene vollzieht und von denen, und da komme ich jetzt zur zweiten Frage, beziehungsweise die haben wir jetzt gar nicht gestrichen, ne? Wie das bei der Linken ist. Ich sage, ja, ich habe da sowieso nur einen kleinen Absatz. Also das spiegelt sich natürlich auch in der Linken wieder. Und das sind Sachen, da kann man nicht einfach sagen, wir gucken uns nur an, wie kampfstark, wie bewegungsintensiv oder sowas da gerade die Ideen, also was da gerade passiert, sondern wir müssen auch sagen, diese Ideen von zum Beispiel einem machtvollen Staat, der diese Verleugnung praktizieren kann, die gibt es auch in den südeuropäischen Protesten ganz stark. Die haben auch die Idee, ohne den Euro kommen wir viel besser zurecht, weil dann kann uns ja Brüssel nichts diktieren. Das ist eine, zwar mit anderen Motiven, also der Ausgangspunkt ist ein anderes Motiv, aber letztlich kommt es zu einer sehr ähnlichen Machtfantasie und das hat einfach was damit zu tun, dass es hier an die Voraussetzung des politischen Kämpfenkönnens geht und da gibt es kein Reflexionsvermögen in der Linken. Ja, soweit zu meiner Interpretation dieser Frage und der Antwort darauf. Habe ich noch Zeit? Oder? Nee, wahrscheinlich. Eigentlich nicht. Jetzt genau fertig. Okay, ja, also ich hätte jetzt die Handlungsmöglichkeiten noch, aber das können wir dann gleich in der Diskussion. Wir machen nicht? Ja gleich noch, ja. Dann machen wir in der nächsten Runde, mache ich die dann. Ja. Ja, jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich mich eigentlich der ersten Frage weitgehend verweigern wollte und hauptsächlich auf die Handlungsmöglichkeiten eingehen, aber das mache ich jetzt nicht, nachdem Justin hier einiges erzählt hat, was ich sehr richtig und wichtig finde. Ich möchte ihm aber an einem Punkt vor allen Dingen widersprechen und dann wird, glaube ich, auch klar, warum ich mich der erste dieser beiden Fragen, nämlich der Frage, wie ist denn das mit der Entwicklung des Krisenbewusstseins, warum ich mich da gerne verweigern würde, und zwar aus politischen Gründen, sozusagen aus strategischen Gründen. Ich habe das, was ich erzählen möchte, mal in fünf, ich hätte fast gesagt banale Thesen gegliedert. Die erste These ist, die gegenwärtige Krise und die Krisenproteste bringen sowohl Anknüpfungspunkte für kommunistische Agitation hervor, als auch Autoritäres. Das ist überhaupt nichts Neues und das ist genauso banal, wie es klingt. Zweite These, der Kapitalismus als gesellschaftliches System ist nicht in der Krise. Dritte These, egal ob die radikale Linke versucht, das sind wir gefragt worden, beispielsweise im Zuge von Krisenprotesten nicht Linke zu agitieren oder Linksradikale zu organisieren. Im Mittelpunkt müsste eine grundlegende Kapitalismuskritik stehen und das ist was ganz anderes als eine Krisenkritik. Vierte These, entscheidend für den Erfolg der radikalen Linken ist, ob sie Leuten etwas anzubieten hat. Und wenn man Reformismus begründet ablehnt und die Revolution nicht vor der Tür steht, dann ist das nicht so einfach. Und die fünfte These, zumindest einige Probleme der radikalen Linken wären zu lösen, wenn sie es schaffen würde, sich in großem Maßstab, das heißt also mindestens überregional und natürlich libertär, zu organisieren. So, zu den Thesen, ich wollte es jetzt nicht dabei belassen, obwohl ich dann der Zeitkönig wäre. Das wollen wir jetzt auch nicht. Noch einige etwas detailliertere Anmerkungen. Ich glaube, vielleicht ist es sogar der einzige Punkt, der mich in dem, was Justin erzählt hat, gestört hat, während ich das sonst sehr, sehr aufschlussreich fand. Ich habe den Eindruck, dass die Schilderung des Nicht-Krisenbewusstseins so ein bisschen nahelegt, als gäbe es lange Phasen des Kapitalismus, in denen Krise aber im Höchstfall latent wäre und eigentlich überhaupt nicht bis sozusagen ins Bewusstsein der im Kapitalismus Lebenden vordringt. Und gut, wir könnten jetzt das anhand von Marx diskutieren. Ich glaube, es ist vielleicht prägnanter, das an einer Alltagserfahrung zu machen, als wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke. Meine Mutter hat in der Textilindustrie gearbeitet. Die ist in den 70ern und 80ern komplett baden gegangen in Niedersachsen. Was damals auch schon hieß, Arbeitslosigkeit, Gefahr, das Kleinhäuschen zu verlieren, dieser ganze Kram. Es geht ja jetzt, also wir müssen jetzt nicht drum reden, wie waren denn die Profitraten in den 60ern und 80ern, es geht ja um Krisenwahrnehmung. Und da würde ich mal die These aufstellen, diese Wahrnehmung von Krise gab es auch in den 60ern, diese Wahrnehmung und auch ja mit autoritären Konsequenzen, mit NPD in Parlamenten und so weiter. Die gab es auch in den 80ern, wenn man an die späten Schmidt-Jahre denkt und so weiter. Das heißt, ich glaube, also man kann sich über diese Konsequenzen bürgerlichen Bewusstsein, kann man sich unterhalten, dann ist man aber sehr weit weg von strategischen Fragen. Denn meiner Erfahrung nach hat die radikale Linke das Problem, wie kommt sie denn an die Leute, weder in den kurzen Phasen der Prosperität noch in den Phasen der Krise gelöst. Und ich würde es für fatal halten, und jetzt kommt sozusagen die Begründung, warum ich mich der ersten Frage eigentlich verweigern wollte, fatal halten, wenn wir sozusagen als ausgelagerte sozialwissenschaftliche Fakultät uns wieder nur darum kümmern, ja, wie ist denn sozusagen die sozialpsychologische Entwicklung einzuschätzen und zu den Problemen, die wir in strategischer Hinsicht haben, dann nicht kommen. Und deshalb fand ich auch die zweite Frage so, also die uns die Veranstalter gestellt haben, so diskutierenswert. Am krassesten, also wenn ich da an mein geliebtes ums ganze Bündnis denke, was ich jetzt gar nicht ironisch meine, ums ganze Kongress vor 2 Jahren in Berlin, da saßen auf dem Podium, ich habe mich fast ein bisschen, ich glaube, ich bin Jutta Ditfurth, da saßen auf dem Podium ein Mensch von der interventionistischen Linken, also so ein schmerzfreier Aktivist, dann Roger Behrens als grüblerischer Adornit und halt Jutta Ditfurth. Und dann war die Frage, okay, damals war es, man kann sich das kaum noch vorstellen, arabischer Frühling. Da ist ja jetzt was auf der Straße, wie ist denn das? Ist das regressiv, ist das emanzipativ und wo kann die radikale Linke anknüpfen? Und komischerweise haben die rausgekriegt, der eine hat gesagt, Mensch, Anknüpfungsmöglichkeiten, emanzipativ. Der andere hat gesagt, nee, regressive Tendenzen. Und die dritte hat gesagt, ja, man muss das eine im Kopf behalten und das andere nutzen. Komischerweise hätte man das auch vorher wissen können. Und ich bin sicher, es gab auch schon viele Dutzend anderer Veranstaltungen, die ähnlich weit, wozu sie nicht gekommen sind, ist die Frage. Da saßen ja nur Radikale, also vielleicht auch ein paar Leute vom VS, weiß ich jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfachend, saßen ja nur Linksradikale im Auditorium. Was macht man denn damit? Meinetwegen mit den Autoritären und mit den Emanzipativen. Was ist denn jetzt die konkrete, praktische Konsequenz? Und da habe ich den Eindruck, das ist eine sehr wichtige Frage, die auch, wie soll ich sagen, konzentriert und konzertiert angegangen werden sollte. Und zwar vielleicht unabhängig von sozialwissenschaftlichen Feinheiten, habe ich das Gefühl. Zur zweiten These, der Kapitalismus ist nicht in der Krise. Da muss ich ein bisschen um Verzeihung bitten, vielleicht sind wir uns da auch alle einig, glaube ich aber nicht. Ich mache da so ein bisschen, arbeite meine eigene Mitgliedschaft in das ganze Bündnis auf, weil es da nämlich so ist, dass das da so die Erzählung gibt, es gab mal einen Fordismus, der kam irgendwann an eine Verwertungsgrenze, das war so in 70ern und eigentlich drohte das Ganze, ich ironisiere ein bisschen, ich kann das nicht anders, der drohte dann so richtig den Bach runterzugehen, tendenzieller Fall der Profitrate und es, also es ging dem Ende zu. Und dann sind die aber auf die Idee gekommen, die Kapitalvertreter bzw. die Politiker, den Finanzmarkt zu erfinden. Da konnten sie die Verwertungskrise ein bisschen rausschieben. Und seitdem haben wir sozusagen die Krise, die da eigentlich angestanden hätte, latent fortgeschoben. So, dieser Krisenfetischismus der radikalen Linken geht immer ziemlich auf den Geist. Und das aus 3 Gründen. Also erstens halte ich das für inhaltlich äußerst dünne, ich würde fast sagen peinlich, nicht unbedingt die Position, man kann ja sagen, es gibt einen tendenziellen Fall der Profitrate, darum geht es mir nicht, sondern wenn ich mir Flugblätter, Artikel in Zeitungen und so weiter angucke, ist das Niveau dieser Argumentation so unwahrscheinlich schwach. Also man müsste dann ja erstens zum Beispiel sich das Weltkapital angucken. Also und meiner Wahrnehmung nach ist es so, naja, wenn ich mir die Profitraten, die in den letzten 20, 25 Jahren in Südostasien erzielt wurden, angucke zum Beispiel und mir auch überlege, dass zumindest in der Anfangsphase gerade Südeuropa unter der Konkurrenz dieser Länder zu leiden hatte, also beispielsweise Textilindustrie in Italien, ja, dann kann ich die Krisentendenzen der letzten Jahrzehnte schon erklären, ohne auf so ein äußerst heikles Moment wie eine tendenzielle Profitrate zurückzugehen. Das sind einfach sozusagen Verteilungsauswirkungen innerhalb der verschiedenen Kapitalfraktionen oder also Kapitalstandorte. Also wie gesagt, ich finde es inhaltlich äußerst dünne, man müsste im Zweifelsfall nochmal drüber diskutieren, aber fatal finde ich es aus 2 nochmal ganz anderen Gründen. Nämlich erstens, ich habe den Eindruck, dass diese Betonung von Krise in allem, was wir in den letzten 5 Jahren so gemacht haben, also auch ich erinnere mich an Workshop-Tag von Top Berlin, die eben schon erwähnt wurden, das muss so vor 5 Jahren gewesen sein, der hieß sogar We Love the Crisis. Ist, glaube ich, nicht ganz also sozusagen nicht ganz zufällig, so ein Titel, sondern kommt dadurch zustande, meine ich, das ist jetzt auch ein bisschen mies, weil man da sozusagen dem übermächtigen Gegner, den das Kapitalverhältnis hier nun mal darstellt, sozusagen eine Sollbruchstelle anschafft und sagt, nee, also die kriegen schon noch ein dickes Problem und wir können zwar im Moment auch nichts ändern, aber immerhin sehen wir es kommen. Das heißt, ich glaube, dass diese Position eher, wie soll ich sagen, psychisch motiviert ist, als wirklich einer ökonomischen Analyse entspringt. Und der dritte Punkt, warum mir das auf den Senkel geht, und der ist vielleicht noch wichtiger, ich glaube, dass, und jetzt komme ich so ein bisschen zu Peter Birke, dass dadurch einige Anknüpfungspunkte, die die radikale Linke hat oder hätte, verschüttet werden. Und das halte ich für fatal. Also mir ist zumindest in weiten Teilen der radikalen Linken aufgefallen, dass der Versuch anzuknüpfen an die Lebensrealität der Leute, die man anspricht, das gilt für bereits Linksradikale, das gilt für Leute, die sonst auf der Straße rumlaufen, dass der zunehmend zurücktrat. Also bis dahin, dass, ums Ganze beispielsweise, tatsächlich einen Kongress machen wollte mit dem Schwerpunkt EZB-Politik, wo man sagen muss, ja, da werden sozusagen die Leute, die ich erst noch überzeugen muss, dass vielleicht Kapitalismus nicht das Gelbe vom Ei ist, mit sicher in Scharen kommen. Zur dritten These, die war, im Mittelpunkt unserer Arbeit müsste eine grundlegende Kapitalismuskritik stehen. Es gibt ja einen Zusammenhang natürlich zwischen Krisenanalyse, Krisenkritik und Kapitalismuskritik, das ist mir natürlich auch klar. Ich meine eben, wie eben schon gesagt, dass sozusagen das Moment der Krise notwendig zum bürgerlichen Bewusstsein dazugehört und dass es sozusagen graduelle Verschiebungen gibt zwischen der Hoffnung, der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft würde es dann wahrscheinlich eher heißen, wird schon dafür sorgen, dass die Tüchtigen, dazu zähle ich, ihr Schäflein ins Trockene bringen und auf der anderen Seite, ich nehme hier Bedrohungen wahr, die für mich weder intellektuell noch praktisch handhabbar sind. Ich glaube, dass diese Momente beide permanent vorliegen im bürgerlichen Bewusstsein und dass es da sozusagen in mittelfristigen Zyklen Verschiebungen gibt, aber dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass es jetzt eine eindeutige und vor allen Dingen unumkehrbare Verschiebung vom einen zum anderen gibt. Das heißt, Kapitalismuskritik und damit, also ich glaube, da haben wir gar keinen inhaltlichen Dissens, damit meine ich grundlegend natürlich auf Marx basierende Kapitalismuskritik, müsste aber zumindest immer auch an der Lebensrealität derjenigen anknüpfen, mit denen wir es zu tun haben. Das heißt, das geht sowohl die radikale Linke selbst an, als auch die Leute, denen wir gegenübertreten. Und das sind Sachen, die meiner Einschätzung nach in den letzten Jahren eher zu kurz gekommen sind. Oder, also ich schränke das gleich nochmal ein. Aber das heißt, da geht es um Zurichtungen in der Uni, im Beruf, in der Schule vielleicht auch schon. Da geht es nicht nur um Arbeitslosigkeit, also das Aussetzen des Ausgebeutetwerdens, sondern da geht es, das ist fast schon peinlich, das zu sagen, aber es taucht ja wirklich kaum auf im Moment, wenn man sich linksradikale Publikationen anguckt. Da geht es natürlich auch darum, wie es Leuten geht, die in einem Normalarbeitsverhältnis ausgebeutet werden. Also sowohl ökonomisch als auch was die Subjektkonstitution angeht. Da geht es um Angst vor Verarmung, vor Altersarmut, diese ganzen Geschichten. Finde ich bemerkenswert, dass das in dem, was die radikale Linke so macht, eine relativ geringe Rolle spielt, was auch damit zu tun hat, an dieser sehr starken Schichtgebundenheit der radikalen Linken, zumindest hier in Deutschland, Schicht- und Altersgebundenheit. Wenn ich natürlich Leute habe, die hauptsächlich aus der gebildeten Mittelschicht kommen, die dann auch trotz ihres linksradikalen Engagements irgendwie noch Aussichten auf Elite-Jobs haben, wenn sie sich nicht ganz bewusst dagegen entscheiden, spielt es vielleicht auch wirklich nicht so eine Rolle. Aber das wäre dann natürlich trotzdem politisch fragwürdig. Eine andere Kiste ist, und deshalb finde ich eben den Bezug auf Alltagskämpfe ungeheuer wichtig. Eine andere Frage ist, selbst wenn ich es schaffe, diese Zumutung, diese Zurichtungen zu verknüpfen mit einer grundsätzlichen Kritik an der Kapitalverwertung und ihren Folgen, glaube ich nicht, dass aus dieser Kritik alleine so etwas wie linksradikale Aktivität erwächst. Ich glaube, da gibt es einen logischen Bruch. Also jemand kann zwar der Meinung sein, ja, ihr habt recht, aber was heißt das praktisch? Das ist auch, glaube ich, auch der Grund dafür, dass es meiner Erfahrung nach in linksradikalen Gruppen eine unwahrscheinliche Fluktuation gibt. Also wenn ich mir so überlege, ich gehöre ja hier im Raum auch zu den eher Älteren, wie viele von den Leuten, die mit mir schon zusammen organisiert waren, die wirklich was verstanden hatten, jetzt noch in irgendeiner Form politisch aktiv sind, da komme ich aber auf einen verdammt geringen Prozentsatz. Und dann zu sagen, ja, das liegt daran, die sind korrumpiert oder die sind blöd, nee, also das wäre ja ein bisschen einfach, sondern das hat natürlich einen Grund, das hat gesellschaftliche Gründe, das hat aber auch Gründe in dem, was die radikale Linke tut bzw. nicht tut. Und wenn es noch nicht mal gelingt, Leute dabei zu halten, die schon einiges verstanden haben, wäre die Frage oder wäre eine Verwunderung merkwürdig, die darauf zielt, wieso wir denn nicht Leute ziehen, die noch nicht mal unsere Kritik eingesehen haben. Ich komme da zu der vorletzten These, dass nämlich entscheidend für den Erfolg der radikalen Linken ist, ob sie Leuten etwas anzubieten hat. Das ist ja, wenn man Reformist ist, nicht so ein Problem. Also wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, beispielsweise, man müsste nur eine Transaktionssteuer einführen und dann wäre die Welt sehr viel besser. Naja, dann kann man halt für die Transaktionssteuer kämpfen und jeder, der das tut, hat einen Grund dabei zu sein. Also sozusagen, das ist dann die Identität von Moral und Interesse, das ist super. Das ist natürlich, wenn man der Meinung ist, unterhalb von Revolution werden wir die zentralen Probleme, die wir haben, nicht lösen können. Und zweitens, eine Revolution ist derzeit weder, was die subjektiven noch was die objektiven Voraussetzungen angeht, in greifbarer Nähe, hat man da ja ein ganz anderes Problem. Also letztlich zugespitzt heißt es meiner Ansicht nach, man kann den Leuten bezogen auf das eigene politische Ziel überhaupt nichts anbieten. Und ich glaube, dass das einiger Überlegung bedarf, wie man trotzdem Leuten einen guten Grund geben kann, linksradikal aktiv zu sein. Da gibt es ja durchaus Sachen. Ich meine das gar nicht so, dass ich jetzt hier schwarz malen will. Der erste Punkt wäre ja zum Beispiel Erkenntnis. Ich bin da teilweise auch ein bisschen skeptisch, also was sozusagen die Qualität der gesellschaftlichen Analyse angeht, die in der radikalen Linken so vorherrscht. Aber trotzdem, grundsätzlich ist es natürlich so, auch Erkenntnis hat was mit sozialen Beziehungen zu tun. Wenn ich mich allein in mein stilles Kämmerlein setze und versuche, dem, was ich im Heute-Journal dargeboten kriege, was entgegenzusetzen, werde ich scheitern. Sondern ich brauche einen Diskussionszusammenhang, ich brauche soziale Zusammenhänge, um mich sozusagen von den Verhältnissen nicht dumm machen zu lassen. Und das ist durchaus ein Grund, linksradikal aktiv und organisiert zu sein. Der zweite wäre, und der ist auch, wäre auch sehr wichtig, ist tatsächlich praktische Unterstützung. Das heißt Mietkämpfe, das gilt natürlich auch für Kampf gegen herrschende Flüchtlingspolitik und solche Geschichten, auch wenn in dem Fall dann mal in der Regel nicht die Leute betroffen sind, die wir im Normalfall hier ansprechen. Und der dritte Punkt wäre so etwas wie ja vernünftigere Formen von Kooperation, vielleicht auch von Assoziation kennenlernen oder man kann es auch schlicht sagen, sehen, dass man miteinander vernünftiger umgehen kann, als man das normalerweise beispielsweise in einem kapitalistischen Betrieb oder in einer bürgerlichen Schule so vorgeführt bekommt. Auch das ist ein Grund, linksradikal aktiv zu sein. Ich glaube, dass diese Gründe, die ich jetzt genannt habe, aber komischerweise in der Arbeit der radikalen Linken überhaupt keine Rolle spielen, sondern dass Aktion, dass auch Organisation ganz im Gegenteil eher nach Fragen der Nutzenmaximierung im Sinne des politischen Ziels verstanden werden. Also ich organisiere mich dann, wenn ich das Gefühl habe, ja, da kann ich bessere Demos, größere Kongresse oder was weiß ich was machen, was dann in der Regel überhaupt keinen Zuwachs bringt an, etwas pathetisch gesagt, einem besseren Leben. Jetzt meine fünfte These. Ich glaube, dass in der Richtung weitergedacht werden müsste. Und ich glaube eben, vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlich geworden, warum ich mich dieser ersten Frage so verweigern wollte. Ich glaube, dass in diesem Komplex eigentlich ein Kernproblem der radikalen Linken angesiedelt ist und dass dieser Komplex aber jenseits der Frage ist, ob jetzt derzeit, also erstens, was für eine Krise herrscht und zweitens, ob ich derzeit nur eine graduelle Veränderung habe im bürgerlichen Bewusstsein oder ob sich da wesentlich was ändert. Ich glaube, dass unser Problem nicht primär in diesem Bereich liegt. Warum ich meine, und das war ja meine fünfte These, dass eine größere Organisation uns da weiterhelfen würde, und ich hoffe, ich muss jetzt nicht betonen, dass ich damit nicht so einen parteiklassischen Zuschnitt mit einem Vorsitzenden und Kassenwart meine. Also das ist nicht der Punkt. Vielleicht zwei Beispiele. Wir haben in unserer Leipziger Gruppe immer mal wieder einen Dissens über die Frage, wie wir verschiedene Elemente linksradikaler Politik gewichten. Da gibt es Leute, die vor allen Dingen aus so einem, das wäre jetzt der Punkt Erkenntnis, die eher aus so einem Interesse kommen, mehr über die Welt zu leben, in der sie lernen, in der sie leben und in so Bereichen wie Universität oder sowas, das zu Recht nicht erwarten, dass sie das können. Das heißt, sie möchten Texte diskutieren beispielsweise. Dann gibt es Leute, die wollen vor allen Dingen Anti-Ra- und Antifa-Arbeit machen. Und dann gibt es Leute, die wollen in Krisenproteste oder soziale Kämpfe intervenieren. Also jetzt bei uns in Leipzig zum Beispiel war das relativ groß, das Bündnis im Amazon-Streik. Und ich glaube, es ist völlig falsch zu glauben, man könnte das inhaltlich ausdiskutieren und sagen, was davon sollte denn die radikale Linke gerade tun? Das ist ein völlig falscher Ansatz. Nee, das kann, also ich weiß nicht, ob Peter Birke das vorhin meinte, das ist alles sinnvoll und das kann man alles tun. Es wird nur nicht funktionieren, das alles zu tun, einfach aufgrund von, zumindest in so einer Gruppe, und meine Kleingruppe ist sogar eine relativ große Kleingruppe, also weiß ich nicht, so um die 30 Leute oder sowas. Trotzdem ist beispielsweise unser Engagement in diesem Bündnis zum Amazon-Streik gescheitert, weil wir einfach nicht genug Leute waren. Also jedenfalls, also alle waren sich einig, super Sache, mach das mal und erzähl mir auch, wie es gelaufen ist. Aber wenn man drei Leute hat, die sich erstens aktiv beteiligen wollen, gleichzeitig da dann noch eine radikale Kritik reintragen und die Leute, die sie da ansprechen in dem Bündnis, auch noch irgendwie auffangen, also wenn die dann wirklich mal in eine Gesprächssituation kommen, zu sagen, hier, ich habe noch das und das Angebot, wo du auch weiter diskutieren kannst, das ist eine Überforderung. Meiner Erfahrung nach birgt das ein unwahrscheinliches Frustrationspotenzial. Zweites Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Plattform Beyond Europe kennt, das ist so ein Bündnisding vom Uns-Ganze-Bündnis als deutscher Gruppe sozusagen, Leuten aus Griechenland, aus Zypern und aus England. Die brauchten tatsächlich das komplette Ums-Ganze-Bündnis, was ja immer noch aus 12 Gruppen besteht, um genug Leute zu haben, die wenigstens den, sozusagen den deutschen Part der Arbeit auf die Kette kriegen. Ohne dass dann gleichzeitig bei ihnen vor Ort die Arbeit gegen die Wand fährt, weil die Leute da dann natürlich fehlen, wenn sie einen Kongress in Griechenland mit organisieren. Ich glaube, dass, so wie ich das aus universitätsnahen linksradikalen Gruppen kenne, dass man eigentlich davon ausgeht, unser Optimalmitglied ist sozusagen ein promovierter Sozialwissenschaftler mit Straßenkampferfahrung. Und jeder, der mindestens das Sozialwissenschaftlersein nicht erfüllt, wird Schwierigkeiten haben, der Diskussion zu folgen. Und unser Ziel ist es, letztlich jeden zum Theoriekader zu machen, dass das eine völlige Sackgasse ist. Und ich glaube deshalb, dass Arbeitsteilung in der radikalen Linken eine unwahrscheinlich wichtige Sache ist. Ich glaube, dass die radikale Linke in der Lage sein müsste, auch biografische Brüche, das heißt also Phasen, in denen man nicht so viel Zeit hat, Phasen, in denen man den Ort wechselt, Phasen, in denen man ins Ausland geht, so aufzufangen, dass man diese Veränderungen im persönlichen Leben durchziehen kann, ohne den Kontakt zur radikalen Linken zu verlieren. Das heißt auch, dass ich glaube, dass die derzeitige Szenegebundenheit, und das ist ja, habe ich eben schon gesagt, großenteils auch eine Schichtgebundenheit, dass die fatal ist. Sowohl inhaltlich, weil dadurch ganz bestimmte Inhaltsfelder komplett aus dem Blick verschwinden, als auch, weil das bedeutet, dass Leute, die, sei es aus biografischen Gründen, in Lebensmodelle kommen, die da nicht kompatibel sind. Also ich habe zum Beispiel auch 2 Kinder, was mir schon die Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen oft sehr schwer macht, einfach was so den Zeitrahmen angeht. Ich glaube, dass die radikale Linke auch deshalb sich größer organisieren muss, um sozusagen in einer Organisation Verschiedenheit zulassen zu können. Und unterhalb dieses Niveaus brauchen wir uns über die Frage, können wir auch fitte Lohnarbeiter eigentlich integrieren, müssen wir uns darüber überhaupt keine Gedanken machen. Und der letzte Punkt, es war auch in Berlin damals auf dem Workshop-Tag, habe ich einen sehr interessanten Vortrag von AZE aus Berlin gehört, die machen eben so Mietkämpfe im Wesentlichen. Und sehr interessant, ich hatte den Eindruck, das Problem der Leute ist, die können tatsächlich was bewirken, aber dafür ist ihre Verknüpfung mit einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive eine sehr lose. Ich glaube, da sind die dann wieder überfordert. Und als ich dann gefragt habe, naja, Wo taucht denn bei euch eigentlich noch sozusagen die Überwindung des Kapitalismus als Perspektive auf? Mussten Sie sagen, nee, das kann in unserer praktischen Arbeit keine Rolle spielen, sonst kriegen wir unsere Mietkampfarbeit nicht mehr hin. Ich glaube, dass also es die radikale Linke schaffen müsste, innerhalb einer Organisation auch solche Formen der Arbeit zu integrieren, ohne sozusagen vollständig in einen karitativen Bereich abzurutschen. Auch da glaube ich, dass das eine Aufforderung wäre, über neue, größere Formen des Organisierens nachzudenken. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank an alle Referenten. Das Hamburger Publikum ist etwas klatschunfreundlich. Ich denke, das lag nicht am Niveau der Beiträge. Also wir haben jetzt... Danke. Wir haben jetzt das Problem, dass zwei Referenten die erste Frage total blöd fanden und der dritte nur zur ersten geredet hat. Deswegen machen wir es jetzt doch nochmal so, dass alle die Möglichkeit haben, nochmal kurz 5 Minuten auf das von den anderen Gesagte einzugehen. Vielleicht mit Schwerpunkt auf die Frage, was wäre denn jetzt strategisch möglich als Ansatzpunkt, wie ist etwas zu beurteilen. Es wurden sehr oft die Alltagskämpfe erwähnt als Ansatz. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht Peter, der an der Reihe wäre, wieder anfängt und dann wir noch einmal so rumgehen. Ja, also vielleicht, weil ich es nicht gehört habe, wir haben es jetzt gar nicht. Ich sage etwas vor Peter, weil dann kann er auf meine Vorstellung von, wie das mit der Praxis ist, antworten und sonst ginge das nicht. Und er hat die gleiche Situation wie vorher. Ganz kurz vorher will ich nur den Dissens über ist überhaupt Krise feststellen. Ich glaube, der ist schon relativ großer. Wir haben gesagt, das diskutieren wir nicht, was überhaupt das Ökonomische ist. Aber ich finde, man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass es tatsächlich Phasen im Kapitalismus gibt, in denen die Bourgeoisie ein riesiges Problem mit sich selbst hat und überhaupt nicht weiß, wie sie den Laden gerade ganz unmittelbar am Laufen halten soll. Das geht inzwischen 6 Jahre so. Das muss man von den 60er Jahren unterscheiden. Das, aber da will ich jetzt nicht weiter was zu sagen. Ich komme jetzt zu dem Praxisteil. Und daraus ergibt sich vielleicht einsichtig, dass ich deinen hinteren Teil, also jetzt irgendwie Mats, viel zu sehr aus der Perspektive einer Kaderorganisation fand und die Handlungsmöglichkeiten, die sich für die Kaderorganisation ergibt, wenn sie sich nur richtig organisiert, was mir eine Mischung aus Partei und Alternativbewegung zu sein scheint. Warum ich das so sehe, ist, weil ich auf die Frage, wie erwachsen aus der Krise, ob aus der Krise Handlungsmöglichkeiten erwachsen, ein ganz fettes Nein antworten wollen würde. Handlungsmöglichkeiten ergeben sich einer solcher Situation nicht. Und da wird jetzt ein Großteil von euch geschluckt haben. Huch, ist der wirklich so fatalistisch? Nee, bin ich gar nicht. Ich möchte die Sache nur von einer ganz anderen Seite thematisieren, nämlich der, dass sich Handlungsoptionen natürlich nur aus einer vorher gedachten Passivität ergeben. So ist es aber überhaupt nicht. Wir stehen permanent unter Handlungszwang. Und es geht um die Frage, wie wir auf diesen reagieren und wie wir ihn möglichst loswerden. Also wie das irgendwie objektive Zwingen des Kapitals zumindest von Teilen ferngehalten werden kann, also von Teilbereichen. Vielleicht treffen wir uns dann am Ende wieder, aber ich glaube, dieser Gedanke, es gibt erstmal einen ganz allgemeinen Zwang, dem alle erliegen und diejenigen, also das Altersphänomen folgt, glaube ich, ganz daraus, dass zumindest, es wird auch schlechter, aber erstmal tendenziell das Studium ein Freigestelltsein vom Staat ist. Da wird nämlich auf Elitenarbeitsplätze spekuliert, die müssen das irgendwann mal leisten, das braucht eine längere Ausbildung und diesen Freiraum, den man kriegt, den kann man dysfunktional nutzen und das ist der Grund, warum die radikale Linke so jung ist. Ja, und meines Erachtens folgt daraus für Theorie und Praxis einer radikalen Linken in der Krise, dass man zuerst einmal den Zwang realisieren muss, so radikal zu sein wie die Verhältnisse selbst. Also sowas wie am Ende dann mal das Ende des Kapitalismus ins Auge fassen, das ist viel zu passiv. Das ist ein Teil des Problems des Kapitals selbst und das sollten wir zumindest hinkriegen. Es ist aber tatsächlich so, dass überhaupt kein Krisenfetischismus in der Linken herrscht, sondern ein großer Teil sagt doch eher sowas wie Krise, das ist doch immer. Oder der Kapitalismus ist total flexibel, er hat es noch immer geschafft, sich zu modernisieren. Das sind doch die Standardsprüche zur Krise und zumindest letzteres stimmt zwar, aber wer so argumentiert, muss übersehen, dass es historische Brüche innerhalb des Kapitalismus gab, die ganz entscheidend waren. Also die Weltwirtschaftskrise und der Faschismus waren ganz entscheidend, haben nochmal eine ganz neue Herausforderung an Kritik aufgemacht. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann kommt man zu ganz schlechten Abstraktionen. Und ich glaube, die hängen unmittelbar mit deiner Vorstellung zusammen, was so eine Kapitalismuskritik leisten muss. Denn man muss dann eine Theorie haben, die alle diese Phasen irgendwie einbegreift. Dann geht man überhaupt nicht mehr auf die Lebensbedingungen ein, die gerade akut herrschen. Und das ist meistens das Ergebnis meines Erachtens einer solchen Theorie, man projiziert die aktuellen Verhältnisse zurück. Und dieses Zurückprojizieren ist, glaube ich, eine ziemliche Falle, weil das auf etwas trifft, im Krisenmoment ist das eine Falle, weil das auf eine Ewigkeitsfantasie in der Bevölkerung trifft. Also die ganze Hoffnung in der Krise besteht in dem, es soll irgendwie wieder so werden, wie es vorher war. Also ganz Attac besteht aus dieser Ewigkeitsfantasie, die wollen den Fordismus zurückhaben. Irgendwie die AfD besteht aus der gleichen Ewigkeitsfantasie mit anderen moralischen Ansprüchen. Also es soll wieder so sein, so stabil sein, wie die D-Mark war. Und dagegen muss man erstmal wirklich sagen, das Kapital tobt sich in der Krise aus. Das hat eine unglaubliche Dynamik. Das sagst du jetzt, das ist nur ein psychologisches Moment oder sowas, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiges psychologisches Moment. Zum einen kann man dann die Pointe ansetzen, die Welt ist zu reich für den Kapitalismus, weil es ist eine Überakkumulationskrise, also man muss die ganzen Verzichtsethik-Scheiß-Sachen irgendwie nicht sonderlich ernst nehmen. Und zum anderen hat man den Punkt, wo man dieses Beharrungsvermögen angreifen kann, weil das ist ja eine ganz seltsame Sache, das ist ja kein wirklicher Konservatismus, also der wirklich etwas Bestehendes, Altes, alte Besitzverhältnisse haben möchte, sondern das ist irgendeine Demonstration von Bereitschaft, sich in jede Form von Modernisierung jeder Form hinzugeben. Hauptsache, es wird wieder so wie davor, wenn wir auch alles anders machen müssen. Also dieses ganz Schizophrene am Krisenbewusstsein, ist, wenn es sowas gibt wie das kann kippen zwischen was Revolutionärem oder was Reaktionärem, dann findet das irgendwo da statt. Also ich finde das zu unbestimmt, dieses das kann so oder so enden. Ich vertrete tatsächlich die Position, dass das reaktionäre Kippen das Wahrscheinlichere ist. Aber an dem Punkt findet es statt und an dem Punkt findet auch dann der Antifaschismus statt, weil man nur so überhaupt wahrnehmen kann, was da alles passiert. Also, dass sich eine Sarah Wagenknecht hinstellt und monatelang sagt, sie hat Ähnlichkeiten mit der AfD in der politischen Analyse, das ist ein riesiger Skandal, den die Linke gar nicht kapiert. Und diesen Punkt muss man kriegen und den muss man gleichzeitig eben kriegen durch irgendwie das Evozieren eines Wunsches, so wie wir jetzt leben, wollen wir gar nicht leben und das Kapital wird es uns auch nicht mehr erlauben. Und da bin ich, glaube ich, relativ nah an Peters Ideen, an dem Punkt beginnen die Kämpfe und nicht im Organisationsaufbau oder sowas, da hast du zumindest jetzt nichts von erzählt. Also das ist irgendwas, was im Alltag sein muss und das auf der Höhe des Krisenprozesses in Frage zu stellen, finde ich relativ wichtig. Das war mein Punkt zur Praxis. Ja, zum Organisationsaufbau kann ich irgendwie nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Weil, mir geht es so, ich bin in mehreren, also anderthalb Zusammenhängen in einer ziemlich relativ großen Stadt, Metropole, sich selbst als Metropole bezeichnen, Stadt organisiert und die sind ziemlich stark lokalisiert, haben so informelle Vernetzungsformen mit anderen Gruppen, aber dass es nicht genügend vernetzt ist, das erkennen wir schon als Mangel, aber die Organisationsversuche, die es jetzt gibt in letzter Zeit, oder zumindest was ich wahrgenommen habe, das ist halt eher IL, das überzeugt mich halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich habe das Problem mit dem Vorschlag, größere Organisationen zu bilden, dass man schon, aber das hast du ja auch gemacht, mal ein bisschen qualifizieren müsste, was das eigentlich bringen sollte. Und allein sozusagen die Vorstellung, dass eine größere Kampagnenfähigkeit, was eigentlich, glaube ich, hinter der IL-Strategie so steht, hinzukriegen, löst eigentlich das, die 3-4 zentralen Probleme der radikalen Linken. Und ich glaube, da sind wir uns leider ziemlich einig, da können wir uns gar nicht streiten, dummerweise. Warum habt ihr diese Leute eingeladen? Löst die Probleme nicht, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ziemlich klar, da wäre ich auch relativ einig. Dann so ein Punkt, das ist jetzt ein bisschen verstreut vielleicht, was ich sage. Ach so, und ich meine, ich habe aber auch keinen anderen Vorschlag dazu. Da müsste man vielleicht die Diskussion doch mal öffnen und dann vielleicht versuchen herauszufinden, ob es im Raum dann noch vielleicht andere Vorschläge gibt oder so. Der zweite Punkt, diese Frage Krise, also das hast du ja auch kritisiert, dass ich sozusagen diese Krise 2008 so ein bisschen runtergespielt habe in meiner Argumentation. Also was ich schon auffällig finde in der ganzen Diskussion, und das vollziehen wir jetzt auch so ein bisschen nach nochmal, ist, dass, also erstmal fängt an mit Krise, also mit einem, also im Grunde genommen einem ökonomischen Indikator, der alle möglichen linken Fantasien auslöst. Und dann gibt es so eine Diskussion, die verläuft dann ungefähr so, also es gibt jetzt die multiple Krise oder das, was ich vorhin gesagt habe, die latente Krise. 2008 war ja gar nicht so entscheidend, weil Krise gab es schon vorher, das, was du gesagt hast. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen, also mir ist alles richtig, aber mir kommt es auch ein bisschen so vor, als würde man da, oder würden wir da so ein bisschen um den heißen Brei reden und im Grunde genommen darüber reden, wie sich, warum, eigentlich nicht über die Frage, gibt es die Krise oder gibt es sie nicht, sondern die Frage, warum haben sich denn eigentlich die sozialen Hoffnungen, die wir mit Krise möglicherweise verknüpft haben, nicht erfüllt. Und ich glaube, der Grund dafür, dass es einerseits diese sozialen Hoffnungen möglicherweise gibt, auch in Bezug gerade auch auf Südeuropa und so weiter, dass sie sich andererseits aber auch nicht erfüllen, ist, dass sozusagen linker Aktionismus, das ist jetzt ein bisschen nur so eine These, und Krisenwahrnehmung eine zentrale Ähnlichkeit haben, und das ist das Suspendieren von Zeit. Also ich will jetzt nicht so sehr, das letzte Mal heute, dass ich über die IL rede, aber in diesem IL-Papier ist Heiligendamm halt ganz wichtig und zentral. Und als symbolischer Anfangspunkt oder zumindest Höhepunkt der eigenen Kampagnenfähigkeit. Und ich will das auch gar nicht bestreiten, obwohl ich da die meiste Zeit selber im Käfig saß und diese Euphorie gar nicht so geteilt habe. Aber ich will das trotzdem nicht bestreiten, aber dass diese Erfahrung als soziale Erfahrung ist halt diese Kampagnenerfahrung, Heiligen Damm. Man könnte fünf andere, jeder kann jetzt überlegen, welche Erfahrungen sie eher da selbst habt, ist eine Suspendierung von Zeit. Heiligen Damm ist ein ganz abstrakter Ort außerhalb dieser Welt, so, ne? Wodurch sich auch ein bisschen das Missverständnis mit dem Wendland erklärt, weil der Wendland ist ein anderer Ort als Heiligendamm dann später, also nur mal als Hinweis auf diese unterschiedlichen Formen von Kampagnen. Und Krisenbewusstsein funktioniert, glaube ich, so ähnlich. Es geht erstmal auch ganz viel in Krisenbewusstsein, also in der manifesten Krise, um das Suspendieren von Zeit. Ich will mal ein ganz kleines Beispiel dazu sagen. Also was ich jetzt beruflich gerade mache, ist so Arbeiterinnen und Arbeiterinterviews aus den 60er, 70er, 80er Jahren zu analysieren. Also qualitative Interviews, in denen die Leute ganz viel erzählen über ihre Arbeitssituation, ihr Leben. Die meisten Interviews finden in Krisenbranchen statt. Was du gesagt hast, Textilindustrie ist nicht so vertreten, aber die 80er Jahre, Werften und natürlich Montanindustrie schon seit den 60er Jahren. Was auffällig ist an dem, wenn die Leute gefragt werden, die werden natürlich nicht, also da gibt es nicht so dieses Problem, was wir hier scheinbar haben, kann man sie jetzt irgendwie als Linksradikale ansprechen oder nicht. Aber dass die Leute gefragt werden, wie nehmen sie eigentlich ihre derzeitige Situation in der Kurzarbeit, in der bei Drohnenentlassung und so weiter wahr. Dann sagen die meistens drei Sachen, und bei der dritten komme ich dann auf das, was du gesagt hast, nochmal ganz kurz zu sprechen, nämlich erstens ist prima, endlich habe ich nicht mehr so einen Arbeitsdruck, weil das sind alles Branchen, die wahnsinnig rationalisiert werden. Zweitens ist es furchtbar, weil es führt zur Mobilisierung, ich muss mir überlegen, muss ich umziehen, kann ich meinen Lebensstandard aufrechterhalten und so weiter. Und das Dritte, was jetzt sozusagen auf das sich vielleicht beziehen lässt, was du sagst, und das ist schon spezifisch fordistisch, wo bleibt der Staat? Also wenn es um Lösungsmöglichkeiten geht, da ist sozusagen kontinuierlich immer diese Anrufung, der Staat müsste die Werften kaufen, ist in der staatlichen Werft jetzt schwierig, die Position, aber trotzdem kommt das so, ne? Oder im Bergbau, der Staat müsste die Zechen übernehmen und so weiter. Also der Staat muss was für uns tun. Und ich möchte aber betonen in dem Zusammenhang, dass ich finde, dass es zu kurz gedacht ist, diese Anrufung nur zu behandeln als falsches Bewusstsein. Sondern es ist auch ein Bewusstsein, dass sozusagen nach oben ruft, offen ist für autoritäre Formen natürlich und auch autoritäre Formen selbst hervorbringt. Es ist aber auch der Ruf nach einer Sicherheit, die es im Kapitalismus nicht gibt. Und in dem Punkt liegt sozusagen die konkrete soziale Erfahrung, in der es vielleicht einen Bruch oder so einen Riss gibt, über den man diskutieren könnte. Und es ist, ich glaube, der Unterschied so ein bisschen zu dem, was Justin vorgestellt hat, ist, du stellst ja so ganz stark in den Vordergrund diesen Zyklus. Also es gibt erstmal so eine Erkenntnis, so das zentrale Moment des Rassismus auch, zu sagen, so ist es. Gesellschaftliche Verhältnisse sind so und so und das ist sicher. Bestimmte Leute sind so und so. Ne? Und dann wird das aber aufgebrochen und jetzt die zwei Pole, die du gezeichnet hast, sind Verleugnung und Paradoxie als Reaktionsform auf dieses Aufbrechen von der Sicherheit, dieses so ist es und dann daraus folgt so ein Zyklus von Affirmation und Regression. Ich glaube, das ist viel, das ist also dieses Zyklische ist viel, viel unsicherer als man denkt. Und das ist auch gerade das Problem. Also das Problem anzuknüpfen an den Rissen, die sozusagen solche, ich glaube auch, du hast recht, dass solche Situationen Risse produzieren oder Legitimationsprobleme produzieren. Das Unsichere an so einer Situation bedeutet ja auch, es öffnet sich sowohl, das ist deine erste These, glaube ich, würde ich auch unterstützen, es öffnet sich sowohl eine Perspektive von Verleugnung, es ist immer sozusagen verbunden mit einer Paradoxie im Politischen. Jetzt sagen ja niemand, dass linke linksradikale Politik nicht paradox sein kann im Übrigen. So, ne? Und es ist aber auch gleichzeitig sozusagen der Punkt, in dem sich was verändern kann. Und ich glaube, das ist viel zu schwach. Das, ja gut, dann müssen wir jetzt diskutieren. Das ist in diesem zyklischen Modell oder in dieser Psychoproduktion, die du da so aufzählst, nicht so richtig gut verankert, weil du einfach einen Prozess schilderst, der, also mir scheint, immer also mit der Regression enden muss. Und weil du das theoretisch so fixierst, wird es auch natürlich in der Praxis sich so herausstellen. Von daher, diese Prognose erfüllt sich natürlich immer, dass gesellschaftliche Verhältnisse sich regressiv entwickeln, wenn man sozusagen an genau dieses Modell erinnert, aber vielleicht gibt es auch andere Modelle, wie man jetzt sozusagen mit so einer Krisenwahrnehmung im Krisenbewusstsein umgehen könnte. So, damit fallen noch tausend andere Sachen ein, aber ich halte jetzt mal die Klappe, habe ich mir gedacht. Ja, ich würde das, was Peter gesagt hat, glaube ich, also meine Skepsis, was sozusagen die Stabilität oder die Starrheit dieses Zyklus angeht, würde ich auch so einschätzen. Eine andere Sache, die mich wundert bei dem, was Justin gesagt hat, ist, dass letztlich auch, habe ich den Eindruck, ein sozialwissenschaftlicher Blick ist. Also man hat sozusagen einerseits die Gesellschaft und hat sozusagen als Verkörperung gesellschaftlicher Tendenzen dann Einzelbewusstseine. Was darin ja überhaupt nicht vorkommt, ist die Frage, gibt es eigentlich, und ohne jetzt zu behaupten, dass wir außerhalb der Gesellschaft stünden, aber gibt es eigentlich eine Möglichkeit für die radikale Linke, darauf irgendwie einen Einfluss zu nehmen? Ich glaube ja auch nicht, ich hoffe, das ist auch klar geworden, dass jetzt irgendwie die Krise ein besonders großes, dicht unter der Oberfläche der aufsteigendes emanzipatives Potenzial hervorbringen würde. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Die Frage ist halt, können wir unter den gegenwärtigen Voraussetzungen aus den Erfahrungen der radikalen Linken der letzten Jahrzehnte irgendetwas lernen? Und ja, du hast gesagt, das klänge dir so sehr nach Kaderpartei, was ich gesagt habe. Ich verstehe nicht so ganz wieso, weil mit Kadern habe ich es nicht so und bin auch selbst ja in keiner Kaderpartei. Wie hält man die Leute bei der Stange? Naja, also ein Kader ist ja sozusagen Funktionsträger mit allen Konsequenzen, die es hat. Also dass dann teilweise die Reproduktion von Leuten daran hängt, bestimmte Positionen zu halten und so weiter und so weiter. Da kann man ja aus der wenig glorreichen Geschichte der Arbeiterbewegung einiges lernen. Und es gibt natürlich Formen von Assoziation, die mit diesem, mit solchen Strukturen von Gehorsam und Anordnung und solchen Geschichten nichts zu tun haben. Oder wenn du meinst, nee, das geht überhaupt nicht, sondern organisieren heißt Macht und Hierarchie, dann wäre natürlich die Frage, was daraus, wenn man diese Position hat, was daraus politisch folgt. Ich kam ja auf die Organisierungsfrage darüber, dass ich gesagt habe, mein politisches Ziel ist ganz schlicht Kommunismus. Und ich muss konstatieren, seit ich politische Arbeit mache, bin ich diesem Ziel keinen Schritt näher gekommen. Dann ist die für mich nicht so ganz fernliegende Frage, wie kommt denn das eigentlich? Und wenn ich die Frage so angehe, komme ich überhaupt nicht aufs Krisenbewusstsein, ehrlich gesagt. Also das klar spielen da gesellschaftliche Tendenzen eine Rolle. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die entscheidend sind. Und ich glaube nicht, dass man sozusagen jetzt in Voluntarismus verfallen muss und sagen, naja, dass es bisher noch keinen Kommunismus gibt, das muss wohl an Fehlern der Kommunistinnen gelegen haben. Also so weit will ich überhaupt nicht gehen. Aber ich würde doch daran festhalten, dass es zumindest Bereiche gibt, in denen wir mal nachdenken könnten, ob es nicht andere Formen oder andere Weisen der politischen Tätigkeit gibt. Wir waren uns, glaube ich, alle, ich glaube auch Justin, einig, dass der Bezug auf Alltagskämpfe in unterschiedlicher Weise ganz wichtig ist. Auch da würde ich sagen, also jetzt so biografisch von mir aus, ich hatte, das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich sage es trotzdem, einiges zu tun mit so Alternativhausbewegungen in den 80ern, auch Häuserkampfgeschichten und so. Und man kann ja nicht jetzt sagen, man schneidet diese Erfahrung komplett ab und sagt, ja, man macht einfach soziale Kämpfe und dann werden die Leute schon klug. Also auch da gibt es, meine ich, Form von, und ich meine da jetzt wirklich niemanden sonst außer mir selbst und meinen damaligen Umfeldern, Form von Bornierungen, die dann zumindest drohen in solchen Arten der politischen Arbeit, die mich genau zu der Konsequenz gebracht haben, dass ich glaube, dass man gezielt versuchen muss, dann über den Fokus des eigenen sozialen Kampfes auch wieder hinauszukommen. Das halte ich für politisch unwahrscheinlich wichtig. Dass ja die Anforderung dann wäre, und also über Kapitalismuskritik könnten wir uns wahrscheinlich auch lange streiten, ich habe deine Gegenkritik da ehrlich gesagt nicht verstanden, also sozusagen warum aus meiner Position erwachsen müsste, sozusagen so eine rückwärtsgewandte Ewigkeitsfantasie, aber ist vielleicht auch jetzt nicht der Punkt. Ziel müsste ja sein, das, was die Leute in ihren Kämpfen an Erfahrungen machen, tatsächlich rückzukoppeln an Erkenntnisse, die es in der radikalen Linken in mindestens den letzten Jahrzehnten schon gegeben hat. Auch da glaube ich, dass die radikale Linke diese Verknüpfung besser hinbekommen muss, als es derzeit der Fall ist. Und auch da glaube ich nicht an moralische Appelle oder daran, dass wenn jetzt die Krise nochmal eine andere Wendung nimmt, es plötzlich besser gelingen mag, Theorietradition zur Subjektkonstitution der bürgerlichen Gesellschaft und die marxische Kapitalanalyse plötzlich mit Mietkämpfen besser in Verbindung zu bringen. Das ist bisher nicht sonderlich gut gelungen. Und ich glaube, dass wir nur auf dem Feld nach Lösungen suchen können, dass wir überhaupt persönlich beeinflussen können. Und das ist eben das Feld unserer eigenen politischen Arbeit und wie wir die organisieren. Kann auch dadurch bedingt sein, dass ich tatsächlich so ganz klassisch Lohnarbeiter bei einem kapitalistischen Unternehmer bin und ich die sozialen Kämpfe, die für mich jetzt ganz persönlich eigentlich am nächsten liegen würden, im Moment am ehesten noch in der DGB-Gewerkschaft austragen müsste, etwas, was ich vielleicht nicht jetzt ausführen muss, keine sonderlich attraktive Perspektive ist. So dass ich so ein bisschen die Tendenz habe zu sagen, solange die Situation so ist und ich da als Kommunist auch in einem Betriebsrat eine ja irgendwo zwischen gruselig und lächerlich schwankende Position hätte, dass ich da auch sowas wie Organisierung brauche, um überhaupt eine Gegenwirklichkeit zu haben, die mich sozusagen als Subjekt erhält. Das ist vielleicht anders, wenn man in Zusammenhängen ist, die von sich aus schon so organisiert ist, dass sie sowas wie Subjekt sein in stärkerem Maße zulassen, weiß ich jetzt nicht. Aber mit Kaderorganisation hat das, was ich da im Sinn habe, auf alle Fälle nichts zu tun. Die Klatschfreudigkeit kommt zurück. Ja, wir haben uns jetzt anderthalb Stunden hier auf dem Podium ohne euch beschäftigt. Jetzt würde ich das Ganze sehr gerne öffnen für alle möglichen Fragen. Ich denke, es sind sehr viele Punkte hier, bei denen Dissens aufgekommen ist. Sicherlich, was Peter gerade gesagt hat, die Frage, ob die Staatsanrufung vielleicht mehr ist als ein falsches Bewusstsein. Die Frage, ob es einen Zyklus im Krisenbewusstsein gibt, der immer reaktionär endet. Und natürlich die Frage, die gerade noch diskutiert wurde, wie wichtig ist es, über unsere eigenen Organisationsformen in der politischen Praxis zu reden, um auch das an Alltagskämpfe rückkoppeln zu können. Bitte? Rauchen ist keine Reproduktion. Das war ein Fehler. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich fand, bei euch, ihr hattet am Anfang angekündigt, eine Lehrstelle zu haben. Und die hat sich durchgezogen und gerecht. Die Lehrstelle nämlich in dem zu bestimmen, was eigentlich eine Krise ist. Da hat man inzwischen Beiträgen mitgekriegt, dass es auf der einen Seite darum ging, die Krise sei eine Überakkumulation, und das wurde im gleichen Atemzug genannt wie Textilkrisen, also im notwendigen Ausscheiden von bestimmten Bestandteilen von der westlichen Produktion hin ins Ausland. Die beiden Sachen, das halte ich für eine theoretische Ungenauigkeit, erstmal so, die sich aber auch rächt, weil das, was dann dadurch rausgekürzt wird, nämlich das, was Krise ist, die Probleme des Kapitals, das Geld, was es noch hat, überhaupt noch sinnvoll als Kapital überhaupt wirken zu lassen, das erstmal als Charakterisierung von Krise. Dieses Zeug ist dann letztendlich ein metaphysischer Geist geworden, der irgendwie das Bewusstsein verändern sollte, wo vollkommen rausgeklammert ist, dass es immer noch die gleichen Menschen, Patrioten, Nationalisten sind, die es vor der Krise waren, die in der Krise überhaupt gar nichts Neues der Sache nach serviert kriegen, sondern lauter Phänomene serviert kriegen, die die gleiche Logik haben von dem Zeug, was vorher in der Krise auch schon wirksam war. Das heißt, wir haben es überhaupt nicht damit zu tun, dass wir ein neues Bewusstsein haben, sondern wir haben es damit zu tun, dass es ein durchgesetztes Bewusstsein gibt, auf das sich jetzt eine Veränderung der Ökonomie irgendwie auswirken soll. Und da wurde einfach sämtliches durchgestrichen von, wie sind die vorher politisiert? Inwiefern soll diese Veränderung der Ökonomie eine geistige Veränderung bei denen bewirken, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass, und das meine ich dann vielleicht nochmal so, dass man sich dann fragt, was hat die radikale Linke damit eigentlich anzufangen? Wo das Problem überhaupt gar nicht gefasst wurde, vor dem die radikale Linke steht, sondern radikale Linke so ungefähr ein Sammelbegriff war für alle, die der Aussage, wir haben was gegen Kapitalismus und Kommunismus ist irgendwie schöner, zustimmen. Und das ist halt ein Unfug, weil der Kommunismus ist nichts anderes als die praktische Negation von dem, was man kritisiert. Wenn man nichts kritisiert, ist das nur ein bloßes Lippenbekenntnis, weil dann sagt einer, ich bin Kommunist und will Mindestlohn. So, das passt einfach nicht zusammen, weil bei euch überhaupt die Substanz, weshalb man überhaupt aus der Krise oder Nicht-Krise eine Feindschaft entwickeln soll, fehlt. Es passt überhaupt nicht zusammen zu den weiteren Fortgängen, dass man sagt, man muss am Alltagsbewusstsein festklammern, weil sie überhaupt nicht mehr hinkriegt, am Alltagsbewusstsein die Notwendigkeit einer Revolution abzuleiten, obwohl sie ganz einfach darin besteht, dass die Leute massenhaft von dem Reichtum ausgeschlossen sind, den sie produzieren. All das fällt bei euch unter den Tisch und wird versabelt in einer Art und Weise, in Abstraktionen über die Sache herzureden, wo dann die spannenden Fragen auf einmal welche sind, wie hat man am Alltagsbewusstsein anzuknüpfen, ohne irgendeine konkrete Form von dem, ob das überhaupt für irgendwas taugt, das Alltagsbewusstsein. Also ihr habt da Sammelbegriffe für Sachen, die absolut disparat sind, eingeführt und verzweifelt dann daran, dass ihr daraus keine Praxis ableiten könnt. Und da würde ich halt sagen, wen wundert's? Alles klar, ich würde sagen, wir nehmen noch eine Frage und beantworten dann zwei. Ja, also ich finde ja eigentlich, dass Justin das gerade ganz gut dargestellt hat, wie quasi in der Krise die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft immer offensichtlicher wird, beziehungsweise immer schwieriger wird, diese Offensichtlichkeit nicht zu sehen und wie diese ganzen ökonomischen Vorstellungen von der Welt irgendwie so langsam zu bröckeln anfangen und es halt die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft, ja, eigentlich das Unbehagen in der Gesellschaft auch noch immer weiter irgendwie steigert und dadurch bilden sich ja auch Proteste. Und ich würde auch sagen, dass darin ja auch eine Chance liegt, quasi sich dieser Widersprüchlichkeit bewusst zu werden, sich damit auseinanderzusetzen. Nur hat Justin das ja auch gerade sehr gut gesagt, dass es dann doch eher immer die Tendenz dazu gibt, diese Widersprüchlichkeit zu verleugnen, dass quasi dann doch immer Lösungsansätze gesucht werden, in denen doch wieder alles aufgeht. Und das ist ja auch verständlich und auch gerade auf so einer individuellen Ebene ist das verständlich, weil klar, so die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass man Teil dessen ist und auch in sich selber widersprüchlich ist, ist ja schon mal sehr schmerzhaft und auch auf einer individuellen Ebene sich so eine gewisse Ohnmacht, die damit ja auch zusammenhängt, einzugestehen, ist einfach ein schmerzhafter, unangenehmer Prozess, der natürlich gerne abgewehrt wird und wo dann irgendwie blinde Praxis gemacht wird. Und ich denke auch, dass eine Praxis, die sich dieser Ohnmacht nicht bewusst wird, die sich dieser Widersprüchlichkeit und dieser schmerzhaften Erkenntnis nicht stellt, eine blinde Praxis bleibt. Und ich glaube auch, dass gerade vor dem Hintergrund es dann total fatal ist, in so einem Krisenmoment, wo quasi die Chance für eine Reflexion auch irgendwie dann doch auch da ist, würde ich denken, zu sagen, wir brauchen jetzt aber mal weniger Sozialpsychologie und Sozialwissenschaften und machen mal mehr Praxis. Das ist genau die falsche, der falsche Weg, weil ich denke, es braucht erstmal überhaupt so einen Moment auch der Ruhe und der theoretischen Auseinandersetzung mit der gegebenen Situation, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die ja Voraussetzung jeder befreiten Gesellschaft ist. Und ich glaube, einfach so eine blinde Form von Praxis, nur um das eigene Unwohlsein irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und ich glaube auch, diese Fragestellung, wir wollen jetzt mal strategisch, wir wollen jetzt mal eine Strategie hier sozusagen klären und zu einer Strategie kommen, ist auch immer schon Ausdruck dieses Unbehagens. Und man will irgendwie die Lösung haben und es muss dann doch wieder aufgehen am Ende. Ich glaube aber, dass man erstmal diese Widersprüchlichkeit anerkennen muss. Und das ist auch nicht unbedingt ein Plädoyer gegen Praxis und nur für eine kontemplative Auseinandersetzung mit sich und der Gesellschaft. Aber ich glaube, nur diese Zerrissenheit und die Ohnmacht muss erstmal anerkannt werden. Und eine Praxis, die das nicht tut, steht dem dimaterial entgegen, würde ich denken. Ja, also ich wollte was dazu sagen, also zu den beiden Sachen, die gerade jetzt noch hier aufgezählt sind, ist es mit der die Anrufung des Staats mehr als falsches Bewusstsein und kann es nur Regression geben, ist das der einzige Ausweg daraus? Erstmal, und da will ich ein bisschen, aber ich glaube, mehr von dem Teil hier vorne aus dem Publikum kann ich nicht beantworten. Du hast davon geredet, dass wir von neuem Bewusstsein oder wahrscheinlich mich gemeint, weil ich bin ja der Einzige, der in so eine Richtung was sagt, wie ich das sehe, dass jetzt ein neues Bewusstsein entsteht, das behaupte ich nicht. Regression produziert kein Bewusstsein, sondern es produziert ein unglaublich inkonsistentes, irgendwie dahin existierendes Denken, was ich nur gewaltförmig äußern kann. Und insofern ist die Anrufung des Staates tatsächlich mehr als falsches Bewusstsein. Da würde ich anfangen, von Mythologie zu reden, im Gegensatz zu Ideologie. Und das meint genau dieses Aufklärung kippt in Mythos um. Weil da eben versucht wird, die Handlungsfähigkeit eben auf etwas in der Geschichte schon Gewesenes zu projizieren, was es in der Realität gar nicht gibt, im Gegensatz zum fordistischen Staat. Den gab es. Also was du wahrscheinlich bei deinen irgendwie Arbeiterinterviews hast, ich weiß nicht genau, was die da so erzählen, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Moment von, das ist ein Staat, der macht das tatsächlich und ich ziehe mich jetzt zurück von meinem Arbeitskampf und sage, naja, die Gewerkschaften sind verstaatlicht, dann sollen sie das jetzt auch staatlich machen. Das ist was Realeres als die Instanz, die die AfD da fantasiert. Und dieses Moment an realer ist etwas ganz Wichtiges. Und in dem Moment, in dem das nicht mehr real ist, muss man das anders beschreiben. Dann ist es kein neues Bewusstsein, sondern da zerfällt ein Moment von Bewusstsein. Und um erstmal nochmal deutlich zu machen, wie akut das gerade ist mit dieser Regression, habe ich hier so einen Artikel aus der SZ von vor 2 Wochen oder sowas mitgebracht. Die Überschrift ist Konjunktur, das deutsche Wunder ist zu Ende. Das war ein Kommentar zu der Situation, als rauskam, jetzt auch in Deutschland irgendwie jetzt keine Wachstumsraten mehr und so weiter. Und das endet so. Zitat, namhafte Wissenschaftler sagen voraus, dass durch den rasenden Fortschritt in der Informationstechnik beinahe alle Arbeitsplätze der Mittelschicht durch intelligentere Roboter oder neue digitalisierte Prozesse wegfallen werden. Selbst wenn es so schlimm nicht kommt, sollte eine kluge Regierung darauf vorbereitet sein. Doch das ist die Große Koalition nicht. Sie verwaltet lediglich die guten Zeiten, in denen the German Wonder so überraschend wie unverdient beschert hat. Also die sind in der Lage, und das finde ich irre, die sind A in der Lage, überhaupt nicht zu denken, dass dieses ganze Wegfallen von Arbeitsplätzen ja auch was Befreiendes haben könnte. Und das ist schon eine psychische Leistung, die finde ich wahnsinnig. Und dann sind sie auch noch in der Lage, das unglaublich aggressive, brutale Herausdrängen der Krisensymptome aus dem deutschen Kapital, dass das Haupt, also qua am besten akkumulierte, am meisten die Krise entsteht im am fortschrittlichsten akkumulierten Kapital. Das ist ein theoretischer Punkt. Das wird externalisiert. Das ist genau der Prozess gewesen, der seit 2008 passiert oder seit den Staatsschuldenkrisen. Das heißt, sie haben unglaublich brutal ihre eigene Krise externalisiert und nennen das dann noch die gute Zeit. Also, oder die besseren Zeiten, die guten Zeiten. Und diese Art von Bewusstseinsmatsch irgendwie muss man tatsächlich erstmal immer wieder an die Oberfläche bringen als Bewusstseinsmatch. Sie produzieren es ja da und sie merken das aber gar nicht. Und solange das so ist, finde ich, ein Auge auf die Regression ist auf keinen Fall falsch. Und ja. Das ist natürlich klar. Ja, vielleicht zwei, also zu den beiden Fragen und zu dem, was Justin eben gesagt hat. Also ich glaube, vielleicht hast du was falsch verstanden. Das, was wir hier in der Bewertung der Krise hatten, war keine Ungenauigkeit, sondern Dissens. Insofern, und also ich kann es auch nochmal sagen, ich würde eher davon ausgehen, dass das, was wir sehen, hier Teil eines großen Krisenzyklus ist, also im Unterschied zu kleinen Zyklen. Während Justin, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagen würde, nee, das ist schon mehr basierend vielleicht auf einem tendenziellen Fall der Profitrate, der hat ja Überakkumulation erwähnt, sodass das ein Prozess ist, der auch durch die üblichen kapitalistischen Krisenbeendigungswege, Verarmung von Leuten, Krieg oder was weiß ich, nicht so ohne weiteres wieder aufgefangen werden kann. Könnte man drüber diskutieren, das ist jetzt, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber da kann ich erstmal nicht daran erkennen, dass da was zusammengerührt wäre. Ich stimme mit der Beschreibung der Differenz zu. Was die Praxis angeht, ja gut, also wahrscheinlich ist meine pejorative Verwendung des Begriffs sozialwissenschaftlich auch dadurch bedingt, dass ich selbst Sozialwissenschaftler bin, also oder war irgendwie mal. Das bitte ich zu entschuldigen, ich wollte keinem auf den Schlips treten. Ich glaube auch, dass die radikale Linke viel wissen muss, das ist gar keine Frage. Ich muss nur sagen, das wird auch eher stärker, je älter ich werde, ich mag mich mit diesen Verhältnissen nicht abfinden. Und ich glaube, dass, und das ist erstmal tatsächlich ein ganz egomäßiger Standpunkt, ich mache nicht gern Lohnarbeit, fühle ich mich nicht wohl. Ich habe den Eindruck, dass die Frage nach Aktionsfeldern, damit meine ich ja nicht Aktionismus jetzt im IL-Sinne, also so Kampagnenkram oder sowas, sondern ich meine politische Praxis wirklich im allgemeinen Sinne. Also ich meine auch, dass Theorieaneignung eine Form von Praxis sein kann, da muss man halt drüber diskutieren. Aber dass so eine Praxis für mich, ist jetzt pathetisch, ich kann es nicht vermeiden, lebensnotwendig ist. Und insofern vielleicht mein Fokus eher auf diesen Bereich der Praxis, was glaube ich nicht kopflos oder ich weiß nicht, wie du es eben genannt hast, sein muss und nicht so sehr auf einem Blick, der tatsächlich selbst rausgenommen, das meine ich mit sozialwissenschaftlich, also der sich nicht als handelndes Subjekt darin wahrnimmt, sondern das sozusagen wie unter Laborbedingungen oder in einer Petrischale sich anguckt. Dagegen habe ich nur was. Und zu dem, was Justin eben gesagt hat, das ist interessant. Ich glaube, da steckt ein Dissens zwischen uns drin. Ich halte das überhaupt nicht für Hirnmatsche, was du eben vorgelesen hast. Gar nicht für Hirnmatsche. Sondern ich glaube, das ist bezogen auf einen bestimmten Standpunkt durchaus rational. Ist natürlich falsch gleichzeitig. Aber genauso glaube ich auch, dass der Ruf nach einem Staat für bestimmte Funktionen innerhalb der Gesellschaft durchaus einen Moment von Rationalität hat. Also bis hin in die Arbeiterklasse, wenn man in Geschichte zurückreicht. Ich meine, das greift natürlich immer zu kurz. Also man kann sozusagen nicht vernünftig nach einem Staat rufen, das ist schon mal klar. Aber wenn es darum geht, also ich meine, wenn wir jetzt sozusagen über den Kapitalismus sprechen, haben wir da irgendwie eine Zeit von irgendwie 150 Jahren oder sowas im Kopf, für Leute, die, die erstmal nur halbwegs erträglich oder besser leben wollen, geht es ja um kürzere Zeiträume. Und da kann es durchaus sein, dass das Erkämpfen von bestimmten Transferzahlungen oder sowas einen Moment von Rationalität hat. Und ich glaube auch, dass sozusagen der Versuch einerseits von Seiten der Politik bestimmte Verteilungsverhältnisse zu konservieren und andererseits aus der Position solcher Kritiker zu sagen, ja Moment mal, hier droht aber was anderes, auch das finde ich rational. Und ich finde weiterhin auch rational, und ich meine jetzt rational jetzt nicht im Sinne von toll oder vernünftig, aber das ist klar, ich finde es auch rational, wenn da jemand nicht auf die Idee kommt, ja Mensch, diese ganze Automatisierung könnte doch Arbeit ersparen. Ich meine, du hast ja eben selbst Marx zitiert. Das ist völlig vernünftig. Nee, kann es nämlich im Kapitalismus auch nicht. Das ist sozusagen nur genau der Reflex der realen Verhältnisse. Wie kann man denn dann sagen, das ist Hirnmatsche? Nee, hier im Kapitalismus ist das eine Drohung. Und warum sollten... Wessen Standpunkt das ist. Was? Sag mir, wessen Standpunkt das ist. Wenn du sagst, das ist rational, musst du mir sagen können, wessen. Du darfst jetzt eine beliebige Charaktermaske wählen. Du darfst sogar den Journalisten als Person nehmen. Da ist nichts. Na wieso, wenn ich sage, ich empfinde oder die Regierung sollte empfinden die Automatisierung als Bedrohung, da fallen nämlich Jobs weg, würde ich sagen, sowohl vom Standpunkt des Lohnarbeiters, vom Standpunkt des Typen, der Steuern kassieren möchte, ist das ein realer Standpunkt unter kapitalistischen Bedingungen. Da steht aber nicht, dass die Regierung das bekämpfen soll, sondern da steht, dass die Regierung den Verarmungsprozess weitertreiben soll, weil irgendwann die ganze Mittelschicht weggefallen ist. Das steht da. Also, ich kann mich ja nur auf das beziehen, was du eben vorgelesen hast. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich kann jetzt nicht den ganzen Artikel lesen, aber... Nein, nein, ich beziehe mich nur auf den Satz, den ich vorgelesen habe. Also, der Punkt, wir können ja... Also da kannst du vielleicht gleich noch ausführlicher was sagen. Ich wollte nur sagen, dass es innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse rationale Verhaltensweisen gibt, die wir natürlich als Leute, die sozusagen an Marx und Adorno gebildet drauf gucken, identifizieren können als irrational. Das ist nicht mein Maßstab. Es muss irgendeine Klasse, Interessensgruppe oder sowas geben, für die das rational ist. Dann hast du recht. Ich finde die nicht. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe nicht gegoogelt, wo der Autor irgendwie seinen Lohn herzieht. Aber gut, wir können es ja vielleicht von dem Zitat. Ja, also so ein Dialog hat jetzt keinen Sinn. Also das können wir vielleicht erstmal weitermachen. Ja, das Problem, wenn wir nur drei Mikros haben, ist, dass ich nicht wirklich eingreifen kann. Ich würde weitere Fragen jetzt erstmal aufnehmen. Wo gibt es da noch Meldungen? Da hinten sehe ich eine. Und ich würde allgemein sowohl die Fragenden als auch die Antwortenden aufgrund der Zeit bitten, das auf 5 Minuten auf jeden Fall zu beschränken, auch wenn es manchmal schwerfällt. Dann würde ich einmal an Justin fragen. Ich glaube, ich stimme vielem, was du gesagt hast, zu, würde aber auch sagen, dass Mats in gewisser Hinsicht in einer Sache recht hat, nämlich gerade bestimmte Sachen, die du beschrieben hast als neu, gibt es ja tatsächlich durchgehend, gerade im deutschen Bewusstsein und umgekehrt. Wenn du sagst, Sicherheit war immer ein ganz wichtiges Grundmoment von bürgerlichem Bewusstsein oder rational handeln können, dann würde ich doch da entgegenhalten, nein, Kapitalismus hat schon immer was mit Unsicherheit zu tun und ist gerade auch ganz essentiell, weil sonst Leute ja so wie in der DDR sich gar nicht mehr anstrengen würden. Wenn sie nicht ständig eigentlich immer wissen, dass die Drohung über ihnen schwebt, dass sie aus ihrer Wohnung fliegen können, bankrott gehen können, das Geld plötzlich nichts mehr wert ist. Und das hat sich ja nun auch, das hat ja in Deutschland wirklich eine lange Geschichte, dass spätestens seit der Zusammenbruchskrise des Nationalsozialismus Politik immer im Zeichen dieser Krisenprävention stand, Krisenabwehr und genau deswegen aber diese Drohung in der Form immer präsent gehalten ist. Wenn man sich anguckt, was sich im Bewusstseinszustand ändert, dann fand ich tatsächlich das Stichwort von Peter Birke ganz interessant, Suspendierung von Zeit. Also während wenn man sich 50er, 60er Jahre anguckt, wo immer es darum ging, früher, später sollen die Leute alles besser haben, dann ist diese Dimension von Zukunft auf so vielen Ebenen aus Bewusstsein verschwunden, dass man tatsächlich von einer komplett zukunftslosen Gesellschaft reden könnte, und zwar in den kleinsten Bereichen von bis hin in den Bereich, die Deutschen kriegen keine Kinder mehr, was ja mal beklagt wird, was ja tatsächlich ein gewisses Moment da drin hat, dass Kinder irgendein Versprechen auf Zukunft sind und das offensichtlich nicht mehr geglaubt wird, zu Recht. Und ein kleines kleine Anmerkung hätte ich zu Mats noch. Ich finde, alles, was du sagst über die Notwendigkeit, sich zu organisieren, das leuchtet mir auf bestimmten Ebenen total ein. Du wirst sonst wahnsinnig, wenn du nicht alleine bist, wobei man sich fragt, was dann noch die Differenz ist eigentlich von politischer Organisation und Freundeskreis. Aber an einem bestimmten Punkt finde ich das dann gerade, wenn man sich das anguckt von zukunftsloser Gesellschaft, so hat das so was Gemütliches, wo das mir dann auch wieder irreal zu sein scheint. Ich meine, wenn deine Organisation da ist, gucke ich sie mir gerne an, aber so richtig komme ich da nicht hinterher und würde umgekehrt immer denken, statt diese K-Gruppen-Perspektive, wie kriegen wir Intellektuelle endlich mal die Proleten mit ins Boot und die fitten Lohnarbeiter, wie schaffen wir für die Raum, würde ich dann doch eher sagen, Intellektuelle kriegen meistens nicht sehr viel hin, dann sollten sie wenigstens ihr Intellektuellsein hinkriegen und in dem Sinne einfach mal gucken, was hat Lenin denn gemacht. Lenin hat 1914 im Moment der größten Krise angefangen, Hegel zu lesen. 1917 ist er dann mit 30 Adressen nach Russland gefahren, 15 davon stimmten nicht mehr und kurz danach war die Sowjetunion da. Also es geht auch vielleicht einfach mehr mit Hegel lesen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, ich will auf einen Begriff hinaus, nämlich auf den des Politikmachens. Ich glaube, da entlarvt sich eigentlich schon im Jargon die Unkritik. Da ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn man Politik machen will. Denn es ist ja gerade die Form, in der kapitalistische Widersprüche immanent bearbeitet werden. Und jetzt einfach als These, das müsste doch eigentlich eine radikale Absage geben an die Form des Politischen. Und man sollte sagen, man macht, Antipolitik vielleicht oder so. Und in diesem ganzen Politizismus wird dann ja auch eine postulierte Staatskritik zum Beispiel wieder einkassiert. Weil auch, also da knüpft man ja dann auch wieder an und dann ist man tatsächlich nur der kleine Bruder der Sozialdemokratie letztendlich, wenn man den Anspruch hat, Politik machen zu wollen. Also jetzt erstmal nur als These. Okay, einmal direkt zu dem Politik machen. Ja, ach herrje. Weißt du, ich musste schon so viele Debatten über den Begriff der Politik und der Antipolitik führen, dass es mir echt zu den Ohren rauskommt. Und wenn das der Prüfstein kritischen Bewusstseins sein soll, der Witz an der Antipolitik ist ja, dass sie sich auf verschiedenen Feldern, zum Beispiel in der Erklärung bestimmter gesellschaftlicher Phänomene, genau in Konkurrenz begibt zu dem, was Politik gemeinhin macht. Jetzt kann man sagen, man kann es meinetwegen auch Örzenknörzen nennen, ist mir relativ egal. Aber letztlich würde ich mal schlicht sagen, man sollte politische Aufklärung nicht mit Vokabeltraining verwechseln. Und in meinem Verständnis heißt Politik sozusagen etwas, was auf die Polis bezogen ist, auf das sozusagen auf das Gemeinwesen. Das kann auch kritisch, kann sogar negierend sein. Ändert an diesem Bezug erstmal nichts und deshalb kann man es meiner Ansicht nach auch Politik nennen. Man müsste das dann spannender, würde es dann das wirklich inhaltlich zu machen. Also was beinhaltet das denn? Und wenn du Entlarvung willst, dann glaube ich, dass man das eher auf den Feldern sehen sollte. Ich fand von dem, was Lars Quadfasel eben gesagt hat, ich fand es richtig, auch das vorhin, was Peter Birke gesagt hat, diese Suspendierung von Zeit beinhaltet ja auch, du hast es eben angesprochen, eigentlich eine Aufgabe von Utopie und damit auch eine Aufgabe von Utopie des Reformismus. Und wenn wir schon über Chancen reden, also dann glaube ich, alle regressiven Elemente ja durchaus zugestanden. Das sind, glaube ich, dann Fragen der detaillierten Bewertung, wo wir dann Dissens haben. Aber eigentlich müsste es möglich sein, diesen reformistischen Mainstream, den es in der Linken ja dann doch noch gibt, also wenn man die Linke so weit zieht, dass auch Linksparteien sowas noch dazugehören, den anzugreifen. Ich glaube, das wäre inhaltlich zum Beispiel ein sehr wichtiges Feld, also auf allen möglichen Gebieten. Ich habe eben den DGB schon angesprochen, mit dem ich da manchmal zu tun habe. Ja, ich bin DGB-Mitglied, ich schäme mich auch irgendwo und es hat auch politisch überhaupt keinen Sinn. Das Interessante ist aber, das Fatale, dass, also ich erinnere, also zum Beispiel, wir haben jetzt im Mole-Magazin, das Magazin ist ums ganze Bündnisses, das wir in Leipzig betreuen, haben wir ein Interview mit Thomas Sablowski, ich weiß nicht, wer den kennt, ist so ein Gesellschaftswissenschaftler, der so Rosa-Luxemburg-Stiftung, so ein bisschen linksparteinah, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie er es finden würde. Und er schreibt was zur EZB und zur Finanzkrise und aus jedem Absatz leuchtet das hervor, dass da eigentlich die Hoffnung drinsteckt, das ist jetzt wirklich böse, was ich sage, Reformismus möge doch irgendwo gehen. Also da geht es dann zum Beispiel darum, dass aufgezählt wird, ja, den südeuropäischen Ländern fehlt jetzt die Möglichkeit, ihre Währung abzuwerten mit dem Euro. Vorher konnten sie das ja noch, er sagt es nicht so deutlich, aber irgendwie klingt er so raus, es wäre schon besser, die könnten, hätten noch eine nationale Währung, könnten die abwerten, als ob das der Arbeiterklasse sonderlich viel helfen würde da. Es hat natürlich manche Vor-, manche Nachteile, Sparguthaben werden auch entwertet, hat Auswirkungen auf die Inflation in der Regel und so weiter. Wo ich den Eindruck hatte, naja, Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, also auch dem fehlt jetzt nicht, fehlt es nicht an Marx-Kenntnis, das ist nicht das Problem. Aber irgendwo ist die Hoffnung da, lieber nochmal 7 Argumente gegen die herrschende Politik zu haben, als nur 3 und die restlichen 4 sind dann im Zweifelsfall welche, die eigentlich heißen, naja, wenn ihr die richtigen wählen würdet, könnte man die Politik auch schon ein bisschen besser machen. Sodass ich denke, na, eigentlich müsste durch, tatsächlich vielleicht durch einen gesellschaftlichen Prozess so eine Utopie oder so eine Möglichkeit von, ja, mit der richtigen sozialdemokratischen Ummantelung wäre Kapitalismus vielleicht doch lieb zu dir, müsste eigentlich völlig entkleidet sein, entlarvt sein. Interessanterweise kommt das aber gerade in so einer Phase dann ja bis in, ich will nicht sagen linksradikale, aber in sehr linke Kreise durch die Hintertür wieder rein. Das wäre mal eine interessante Frage, darüber nachzudenken, wie das eigentlich kommt. Ja. Einmal Peter und Justin wollten beide noch etwas dazu sagen. Ja, also ich finde jetzt zu deinem letzten Beitrag, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Reformismus und Repräsentanz als jetzt nur als Stichworte, die man da irgendwie über unterschiedliche Positionierungen irgendwie stellen könnte. Also Reformismus, ja, das ist ja auch eine Formel, dieser Antireformismus kann ja auch eine Formel sein, der so zu einer gewissen Beteiligungslosigkeit führt. Also ich will jetzt mal als Beispiel diesen aktuellen GDL-Streik nehmen. Ne? Ich finde es da schon richtig, darauf hinzuweisen, dass man es durchaus einleuchtend findet, auch als Linksradikaler, dass man nicht als Zugbegleiterin für nach 25 Dienstjahren für 1.300 Euro netto arbeiten sollte. Und wenn das jetzt Reformismus ist, dann würde ich mich sofort dazu bekennen, Reformist zu sein. So ähnlich geht es mir so ein bisschen mit dem Mindestlohn. Ne? Also natürlich führt der Mindestlohn nicht zum Kommunismus. Und der Mindestlohn, ich würde aber trotzdem sagen, wir können nicht darauf zu verzichten, das, was jetzt eigentlich unter dem staatlichen, also verabschiedeten Mindestlohn verstanden wird, auch sozusagen immanent zu kritisieren, weil es ganz viele Momente gibt, die sozusagen die Leute, die selbst diesen staatlich verordneten Mindestlohn bekommen, unter das Existenzminimum treiben werden. Und das wird in Zukunft bestimmt nicht besser werden, weil er sicherlich, ist ja garantiert, dass er nicht dauernd erhöht wird. Also ich meine, wir reden hier auch über Sachen, die betreffen Leute unmittelbar, die im Niedriglohnsektor arbeiten und scheiß Arbeitsbedingungen haben. Und ich finde schon, dass es eine Herausforderung ist, dann da so drauf zu reagieren, dass man nicht nur sozusagen sagt, Kollege, ich bin für den Kommunismus und ansonsten bin ich Sozialwissenschaftler und habe die Lohngruppe 14 oder so, ne? So, das ist ein Punkt. Der andere Punkt, das ist das mit der Repräsentanz. Also das, glaube ich schon, ist auch ziemlich wichtig, und um beim GDL-Streik zu bleiben. Also man kann trotzdem sagen, dass es eine scheiß Gewerkschaft ist, diese GDL. Also ich bin auch jetzt gerade im Streik ganz überzeugt davon. Ich finde zwar, dass dieser Streik absolut berechtigt ist. Ich meine, gut, das ist jetzt keine DGB-Gewerkschaft, aber ist relativ egal. Aber die reden halt über ihre Organisationsmacht, wo sie halt über materielle Forderungen sprechen müssten die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht nur ungeschickt, sondern das ist auch ein Ausdruck von einer Vorstellung von Repräsentanz, die ich eben total problematisch finde. Und an der Stelle wird es dann interessant, das mit dem Thomas Sablowski, der das bestimmt jetzt nicht so gemacht, also das ist der Punkt, dass er auf Parlamentarismus setzt letztendlich als eine Option und auf eine Koalition mit diesem Parlamentarismus, die auch sozusagen durch die sozialen Bewegungen irgendwie befeuert ist, die die politischen Verhältnisse so ein bisschen nach links verschiebt. Und da würde ich sagen, ja, hast du recht, aber es ist jetzt nur vielleicht eine Differenzierung zu dem, was du jetzt eben gesagt hast. Ja, ich wollte auf die Frage von hinten antworten, also diese beiden Punkte, Krisenprävention durch den NS präsent gehalten, ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Wenn das Thema gewesen wäre, was ist die Geschichte dieses Verhältnisses von Krisenbewusstsein, dann wären zum Beispiel so Sachen vorgekommen, wie in Deutschland gibt es auch im Normalzustand eine ziemlich irre Inflationsangst zum Beispiel. Der Goldfetischismus der AfD ist auch so ein Überbleibsel, der sich auch durchsetzt. Also klar, diese ganzen Momente gibt es, da habe ich nicht drüber geredet, weil Viertelstunde. Das mit dem, im Kapitalismus gibt es immer einen Moment von Unsicherheit, stimmt selbstverständlich auch, aber da würde ich sagen, da muss die Differenz schon tatsächlich gemacht werden zwischen der Drohung, wenn du nicht produktiv arbeiten kannst, wenn du dich dem Leistungszwang nicht unterwirfst, hast du immer unsichere Lebensbedingungen, das gilt immer, und der Unsicherheit des unter Leistungszwang Erfüllten, also in dem Moment, in dem er erfüllt ist und der Lohn aber trotzdem der Entwertung, von der Entwertung bedroht ist und diese Sicherheit fehlt, das ist ein Unterschied. Aber klar, also es geht aber in die gleiche Richtung, also tendenziell Zustimmung. Dann kurz noch zu der Reformismusdebatte. Ich finde, die ist irrerweise überhaupt keine, weil das, was du da vom Sablowski sagst, irgendwie, oder was aus diesem Spektrum häufiger mal kommt mit diesen Abwertungssachen, das ist keine reformistische Idee. Weil das basiert ja immerhin auf der Fantasie, dass der Euro aufgelöst wird. Und die Auflösung des Euros, also erst dann können wieder die nationalen Währungen gegeneinander abgewertet werden. Das geht nicht anders. Die Auflösung des Euro ist ein europaweiter Krieg. Also das ist kein, das machen wir einfach mal so, wenn sich die Richtigen durchsetzen. Weil man muss sich ja die Situation vorstellen, da haben jetzt alle möglichen Leute alle möglichen Euros und es muss irgendwie ein Verfahren geschaffen werden, wie das wieder in nationale Währungen verteilt wird. Und wie soll man sich das vorstellen? Also kriegen dann alle die neuen Drachmen, die griechische Staatsbürger sind? Kriegen alle die Drachme, die in Griechenland investiert haben? Was ist mit Auslandsguthaben von Griechen? Der Prozess war schon bei der Zypern-Bankenkrise ein unglaublich seltsamer. Die Leute, die das machen, reden in der Zeitung sowas von, die Bankenabwicklung eines ganzen Landes muss innerhalb eines Wochenendes passieren, damit es zwischendurch keine Bankenöffnung und keine Öffentlichkeit gibt. Also das sind unglaublich komische Diktaturfantasien, die aber total sachgemäß sind. Und insofern herzugehen und sich herzustellen, zu sagen, wir könnten das doch wieder einführen, das ist auch Realitätsverleugnung. Also das kann man nicht als irgendwie, das ist dadurch zu kritisieren, dass man sagt, man wäre gerne radikaler, sondern das geht einfach nicht. Und wenn es geht, irgendwie ist es brutaler als alles, was bisher gewesen ist. Ja, vielleicht eine ganz kurze eine Anmerkung noch zu dem, was du eben gesagt hast oder was die ganze Zeit im Raum steht, zu dieser Bezugnahme auf das goldene Zeitalter, ne? Ich glaube, dass diese Bezugnahme auf den Fordismus, und ich würde dir völlig zustimmen, dass die in den Krisenanalysen auch großer Teile der Linke hohe Bedeutung hat, ist eigentlich keine Bezugnahme auf eine spezifische historische Epoche, sondern ist eine Bezugnahme auf einen bestimmten Diskurs. Und der Diskurs ist, Lösung gesellschaftlicher Probleme durch sozialstaatliche Politik, durch das, was du auch sehr stark ansprichst, durch eine bestimmte Möglichkeit, eben nationalstaatlich oder volkswirtschaftlich zu agieren. Also im Grunde genommen eine Hinwendung zu einem verlorenen oder angeblich verlorenen Zeitalter. Und ich glaube, da gibt es zwei Punkte, die es so historisch so ein bisschen zu einer ganz merkwürdigen Position machen. Und auch da würde ich dir, glaube ich, tatsächlich zustimmen. Das eine ist, es gab es nie in dieser Form. Also Fordismus ist eine sehr kurze historische Epoche. wenn man das für die Nachkriegszeit nur bemisst, 10, 15 Jahre oder so. Und wenn man es für Faschismus, für die Zeit des Faschismus und der Nachkriegszeit bemisst, ist eine bisschen längere Epoche, aber die eine schreiende Ambivalenz natürlich auch enthält, nämlich die zwischen einerseits staatlicher, wohlfahrtsstaatlicher Politik und Krieg. Also das sind eben, das ist sozusagen eine Hinwendung auf eine reale historische Geschichte, die eigentlich aus meiner Sicht ziemlich konstruiert erscheint. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, das geht noch ein bisschen weiter, und da würde ich deine Position, die du jetzt so zuletzt angedeutet hast, auch ein bisschen sogar fast radikalisieren wollen. Das Problem ist eigentlich, wenn man jetzt nur die Perspektive staatlicher Politik aufsetzt, ist aus meiner Sicht diese Phase seit 2008 geprägt davon, es gibt sowas wie Krisenkooperatismus. Wir haben gesehen in der Bundesrepublik die Lösungsmechanismen mit Kurzarbeit kombiniert mit dem Rausschmeißen von prekären Beschäftigten aus der Metallindustrie, die Exportorientierung, alle möglichen Momente gibt es, die den Mindestlohn jetzt als neues Element auch, die so eine Art Mock-up des Faschismus sind. Also im Grunde genommen eine Hinwendung zu dieser Historie und dadurch wir haben so eine doppelte zeitliche Verschiebung, in dem Momente, aus diesem goldenen Zeitalter genommen werden, die aber was ganz anderes bedeuten heute natürlich als in den 60er, 70er Jahren und als Politikform übernommen werden und Teile eben sozusagen der Rekonstruktion, der Legitimation einer eigentlich neoliberalen, weiterhin neoliberalen Politik darstellen. Und das finde ich schon ein ganz interessantes Moment. Ich glaube, alles auf das zu beziehen, was du gesagt hast, also auf diese Momente von Verleugnung und paradoxer Politisierung, die Stärke eben der Rechtspopulisten ausmachen. Das Einzige, was ich sagen würde, und das will ich nochmal betonen, was mich wirklich auch unterscheidet zu deinem Statement, jedenfalls nach meinem Eindruck bisher, dass ich glaube, dass es eben, wenn man das jetzt als Neuauflagen von politischer Legitimation sieht, dass es schon eine brüchige Legitimierung ist. Und ich glaube, dass man schon auch nochmal entgegenhalten muss, die Sozialverhältnisse jenseits dieses Diskurses, also jenseits des Krisenkooperatismus, der konstruiert wird durch die Gewerkschaften, Unternehmerverbände und den Staat zum Beispiel. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung zu dieser beiden Momente, also einerseits sozusagen des Kooperatismus, andererseits der Krise, in Wirklichkeit gesellschaftlich sehr stark fragmentiert sind und auseinanderfallen. Und letztes Wort jetzt vielleicht von heute von meiner Seite jetzt dazu zumindest. Also ich glaube, das zeigt auch jetzt der aktuelle Diskurs. Wenn man jetzt, nur weil es so aktuell ist, sage ich das jetzt, wenn man jetzt diesen Lokführerstreik, der ja genau ganz stark eingreift, müssen wir mal untersuchen. Und das, was Justin jetzt die ganze Zeit gesagt hat, also die deutsche Wirtschaft wird blockiert, ne? Und ist kein Auto, die Autos können nicht mehr transportiert werden, also totale Katastrophe und so weiter, man kommt nicht mehr nach Hause und so, ne? Wenn man das jetzt ansieht und was die Medien auch die ganze Zeit gemacht haben, nämlich an die Wand zu schreiben, selbstverständlich sozusagen an die Wand zu schreiben, 90% der Bevölkerung, der Deutschen, ja, die glauben das auch, dass das jetzt sozusagen eine totale Katastrophe ist und dass man jetzt, wie die Bild-Zeitung eben schrieb, diesen Weselski oder wie er heißt, irgendwie anrufen müsste und ihm sagen müsste, er soll sofort damit aufhören. Es gibt jetzt im Grunde genommen gerade eine Erosion dieser Position. Ich glaube auch nicht, also jetzt die neueste Medienwendung ist, es glauben jetzt nur noch 46% der Deutschen angeblich, dass der Lokführerstreik illegitim ist oder 54. Ist ja scheißegal, ich will das nicht an Meinungsumfragen festmachen. Aber ich glaube, zwischen diesem öffentlichen Diskurs über im Grunde genommen das, was deutsche Wirtschaft ausmachen soll, der natürlich total reaktionär und regressiv ist, und dem, was sozusagen soziale Kämpfe, Stimmungsbilder aus oder Wahrnehmung von Gesellschaft von unten gibt, da gibt es schon auch eine Lücke, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass von unten, was von unten gesagt wird, gesehen wird, ist immer progressiv, emanzipatorisch oder gar revolutionär. Finde ich aber schon wichtig, dass man das im Auge behalten müsste. Also es wäre einfach nur meine Position zu dem, was du da gesagt hast. Ja, ich würde noch mal einmal die Frage ans Publikum stellen, ob es jetzt auch zu dem gerade Gesagten oder generell noch Wortbeiträge gibt. So, jetzt mache ich das doch mal wegen der Quote. Also ich fand einige der Redebeiträge sehr interessant und merke für mich gerade, ich will mich in Krisenzeiten auf jeden Fall nicht darauf verlassen, dass meine Krisenanalyse nur von weißen Männern kommt. Und ich merke gerade, dass ich mich ernsthaft frage, mit wem ich denn gerade irgendwie die nächste Zeit kämpfe. Weil gerade unter anderem der Grund, warum ich heute irgendwie Lust hatte, hier zu sein, darin besteht, dass mein Alltag durch Krise von ganz vielen Leuten geprägt ist, die mich irgendwie total zerfrisst zwischen, ich muss irgendwie Geld organisieren für Essen teilen, ich muss Wohnraum teilen, ich muss Wissen, Weitergabe machen und Übersetzungsleistung machen. Und ich finde gerade diese ganze Frage von, was Peter ja auch zu Recht angesprochen hat, diese Alltagskampfnotwendigkeit, die ist hier einfach gar nicht diskutiert worden. Und ich finde ganz viel, ganz naheliegende Antwort ist, einfach mal Ressourcen teilen. Und ich möchte das zumindest gerade einfach nochmal ans Ende mitsetzen, weil ich glaube, dass die Frage von, ob wir denn jetzt irgendwie alle Teil der radikalen Linken sind oder nicht. Ich habe das Gefühl, mein Lebensalltag ist bereichert worden durch Leute, die sich auf jeden Fall nicht so definieren, mit denen ich gerade ziemlich gut zusammenkämpfe, mit denen ich mich sicher zusammen auf Demos fühle und so weiter und wir uns Perspektiven erarbeiten. Und ich glaube, diese über unsere eigenen Grenzen dabei erstmal gehen und zu sagen, ich gucke gerade, mit wem ich eine Perspektive von, wie soll denn mein Leben in nächster Zeit oder wie soll die Gesellschaft um mich rum, wie soll mein Kleines und mein Großes gestaltet sein, erstmal für mich die entscheidende Frage ist und insofern lohnt es sich, die Ressourcen zu teilen und sich also und zusammen daran anzusetzen und mit der Perspektive, wie soll das Leben denn weiter aussehen. Ja, weitere Fragen noch, um das Ganze abzurunden oder Stellungnahme auch gerne. Gut, das ist nicht der Fall. Dann würde ich allen auf dem Podium jetzt noch einmal die Möglichkeit geben, ein kurzes Abschlussstatement zu machen und würde dann vorher mich schon mal bedanken bei euch, dass ihr alle da wart. Es ist insofern ein sehr trauriger Moment, als dass ich jetzt keine neuen Veranstaltungen mehr ankündigen kann. Unsere Veranstaltungsreihe ist zu Ende, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Also ich finde das, was Tina eben gesagt hat, wäre ein guter Anfang für eine Diskussion. Also vielleicht ist es dann doch nicht so ein trauriger Abschied, wenn man jetzt irgendwie feststellt, dass sozusagen die konkrete Frage, wie man jetzt sozusagen auf der Alltagsebene tatsächlich soziale Kämpfe zuspitzen kann, welcher Teil sozusagen da von uns eine Rolle spielt und wie wir das teilen, dass das sozusagen auf der Tagesordnung steht, das finde ich einfach total wichtig. Kann ich nur unterstützen. Amen. Gut, dann war das das Schlusswort. Kommt gut nach Hause.